So, herzlich willkommen zum neuen Filmexe-Podcast. Dieses Mal ist der Jahresrückblick 2017 dran. Wir werden über all die Filme reden, die uns besonders gut gefallen haben im letzten Jahr. Und auf der anderen Seite der Leitung sitzen zum einen... John ist dabei, wie in jeder Folge. Und zum anderen der Stefan, genau. Genau, und wir haben uns gedacht, dass wir einfach von Platz 10 bis 1 erstmal unsere Top-10-Listen durchgehen, die wir angefertigt haben. Wenn sich da Filme doppeln, dann besprechen wir die sofort und die werden dann dementsprechend übersprungen, wenn die später noch kommen. Und ganz am Ende, denke ich mal, werden wir noch so ein kleines Paket von so, ja, Honorable Mentions geben. Filme, die wir uns zwar sehr gefallen haben, aber die es nicht ganz geschafft haben, irgendwie in unsere Top 10 reinzukommen. Dann würde ich jetzt einfach mal den John bitten, mal seinen Platz 10. Platz 10, ja. Ganz kurz noch vorab, wir haben vorher ein bisschen diskutiert, ob wir die US-Filmstarts nehmen oder die deutschen Kinostarts. Haben uns dann, Stefan wurde dann überstimmt und wir haben uns für die US-Starts entschieden. Mein Beweggrund war, damit Filme, die bei den letzten Oscars dann auch schon behandelt wurden und früh im Jahr liefen, wie La La Land und Moonlight, jetzt nicht nochmal in unsere Top-10-Listen mit drin. Genau. Die fallen raus werden. Und ich bin auch der Meinung, wir haben das letztes Jahr auch so gemacht, dass wir die US-Starts genommen haben. Also ich bin der Meinung, dass Moonlight, La La Land, bla bla bla schon in unseren letzten Listen waren. Aber vielleicht täusche ich mich, keine Ahnung. John, Platz 10. Ich meine auch. Platz 10, ja, ich habe ein bisschen hin und her geschoben. Ich bin mir bei den hinteren Platzierungen auch gar nicht so sicher, ob ich das jetzt so 100% vertreten würde oder kann. Ich habe jetzt einfach mal auf Platz 10 tatsächlich It genau. Der ist mir relativ spät erst eingefallen, ja, sehr gut, dass der da vielleicht eine Chance hat. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass er doch so weit vorne ist. Es liegt einfach schlicht daran, dass es zwar einige wirklich sehr gute Filme gab, aber auch nicht so viele sehr gute, die ich gesehen habe. Deswegen hat das tatsächlich da reingeschafft. Ja, was kann man zu It sagen? Großer Hype vorher, finde ich. Ja. Auch während er lief, eigentlich ist jeder da reingestürmt. Keiner fand ihn schlecht, hatte ich das Gefühl. Aber so schnell oder so groß wie der Hype am Anfang war, desto genauso schnell war es dann hinterher wieder abgeklungen und leise um den Film. Alle haben gesagt, ja, schlägt jetzt so ein bisschen in diese Kerbe zusammen mit Stranger Things und alles schön gemacht. Und ja, im definitiv. Kino war es spannend und schockend, aber mehr auch irgendwie nicht. Ja, aber ich fand ihn sehr unterhaltsam, ich fand ihn witzig, ich fand eigentlich alles schön gemacht. War mir am Anfang nicht sicher, ob ich die Pennywise-Darstellung gut finde, ob die gruselig ist oder nur schocken soll. Ich fand es aber insgesamt eine schöne Mischung. Ein paar Szenen fand ich wirklich herausragend. Aber ja, genau, ich werde ihn mir jetzt auch nicht in naher Zukunft nochmal anschauen. Aber Platz 10 hat er gekriegt. Ja, dann schließe ich mich da einfach jetzt mal gleich an und reiß mal das Wort an mich. It auch bei mir auf Platz 10. Ich habe mir tatsächlich noch die Mühe gemacht, den Film eine Wertung zu geben, die da drauf sind. Und It ist quasi das Schlusslicht mit einer 7 von 10. Ich bin eigentlich, was Horrorfilme angeht, da muss eigentlich viel passieren, dass der mir richtig gut gefällt. Und ich muss sagen, It, ich fand ihn wirklich nicht so sehr gruselig. Ich finde, der Film hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich fand, also das, was du schon meintest, ne, dieser Vergleich zu Stranger Things, der ist ja zu 100% da. Also den kann man auch nicht irgendwie abtreten und sagen, ach Quatsch, das ist was anderes. Also wer wirklich It gesehen hat und Stranger Things gesehen hat und wer dann sagt, dass die beiden Sachen nicht eine Menge gemeinsam haben, so, der hat Kontrolle über sein Leben verloren. Also das hast ja du auch gesagt gerade. Ich finde aber nichtsdestotrotz, der Film hat richtig Bock gemacht. Diese ganze Truppe, die Losers heißen sie doch, ne? Im Film. Die Kinder. Ja, ich meine ja. Total geil gespielt, alle durch die Bank. Und weil du gerade so wie gesagt hast, der Riesenhype. Der Trailer mit den meisten Klickzahlen war It, jetzt erst abgelöst durch den Infinity War Trailer. Der größte Horrorfilm aller Zeiten an den Kinokassen, hat alles gebrochen, was es jemals gab. Ist, glaube ich, jetzt sogar am Ende des Jahres 2017 auf Platz 6 der erfolgreichsten Filme in den USA und auf, ich glaube, auch in den Top 10 der ganzen Welt. Und das als R-rated Horrorfilm, das ist ein Wahnsinn. Also der Film ist gestartet wie, das, also man muss sich einfach mal vorstellen, It hat mehr in den USA eingenommen als Thor Ragnarok. Ja, so, also das, ist, ne, also dieses Gleichnis muss man sich einfach mal hinknallen, dass ein 35 Millionen teurer Horrorfilm mehr eingenommen hat als ein 200 Millionen teurer Marvel-Film. Also so ein Event war dieser Film. Und ja, deswegen ist er auf meiner 10. Ja. Kann Staffan dazu noch was sagen? ich habe ihn ja auf jeden Fall auch gesehen. Ich weiß gar nicht, auf welchem Platz er jetzt wäre bei mir, aber auf jeden Fall nicht in den Top 10. Also ich habe das schon gesagt, der hat halt Spaß gemacht, war zu keiner Sekunde wirklich gruselig, weil es war halt Szene an Szene, wo immer ein neues Monster aufgetaucht ist oder ein neues Ding, was erschrecken sollte. Und irgendwann hat man sich dann dran gewöhnt. Das fand ich nicht so spannend. Dann haben mich auch diese Kinder, fand ich nicht so wie bei Stranger Things, haben nicht so gut funktioniert, obwohl ja sogar teilweise dieselben Kinder dabei sind. Ja, einer, oder? Ja, der mit der Brille. Ja, Ja, und auch sonst ist mir, habe ich so meine Probleme mit der Geschichte, weil das alles so abstrakt ist. Aber das ist halt ein Problem, was ich habe. Wenn man nur für den Entertainment den guckt, dann hat man da auf jeden Fall sehr viel Spaß. Für mich war das aber mehr so Geisterbahn-mäßig. Also mit Horrorfilmen wie jetzt, was sind denn die großen hier, The Ring oder so, hat das natürlich überhaupt nichts zu tun. Deswegen, dieser Film hat, glaube ich, so einen Anklang gefunden, auch weil er so breit gefächert für alle irgendwo zugänglich war. Für die, die früher vor 30 Jahren das Buch gelesen haben, die den alten Film kannten, als auch ja für uns. Und gleichzeitig denke ich, die Erwartungshaltung war da auch ein bisschen gedämpft dadurch, dass man ja wusste, wie die Geschichte verläuft oder die meisten das wussten. Ja. Und deswegen hatte ich daran auch nicht so sehr die Erwartungshaltung, mich jetzt mit der Handlung mitzureißen, weil die kannte ich ja schon. Deswegen wollte ich dann tatsächlich, dass es über die Einstellungen und wie es aufgebaut ist. Ja, genau. Weiterläuft. Da muss ich auch vollkommen zustimmen. Ich glaube, auch als ich den Film geguckt habe, habe ich am meisten wirklich darauf irgendwie geachtet, wie der Film, wie die das aufgemacht haben, genau. Genau. Staffan, was ist denn bei dir auf der 10? Ich weiß nicht, ob ihr den noch habt. John wahrscheinlich auf keinen Fall. Bei mir ist auf 10 Logan. Oh. Beziehungsweise Logan the Wolverine. Ja, Logan ist bei mir auf der 3. Okay. Ich taucht da auch auf. Sag mal was zu Logan. Also ich glaube, bei mir kommen noch ein paar Superheldenfilme. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. War ja auch ein großes Jahr an Superheldenfilmen. Und Logan hat mal was gemacht, was viele, also entgegen dem Trend, weil wir hatten jetzt ja schon Thor erwähnt, keine Ahnung, ob einer von euch den noch nennt. Guardians of the Galaxy war auch, Spider-Man auch. Justice League hat auch so versucht zu Wonder sein. Woman. So, Wonder Woman jetzt weniger, aber ich meine, dass die halt diese lustigen, die quasi fast Satire-mäßig sind. Also ja. Justice League hat Szenen drin, die waren fast lächerlich vom Humor. Und Logan hat halt was ganz anderes gemacht. Der hat halt einfach knallhart, ist ja auch R-rated, glaube ich. Ja, ist so. Knallhart halt seine Geschichte erzählt, in einem kleinen Rahmen, sehr persönlich und hatte dann da trotzdem ein paar Szenen drin, die einfach mega gut waren, die ich so noch nicht gesehen habe in Superheldenfilmen. Ja. Da gibt's die eine Szene, wenn Patrick Stewart, also hier Mr. X, der einen Schlaganfall hat, ne, meinst du? Genau, wo er den Schlaganfall im Hochhaus hat. Und wo denn Wolverine sich da so zeitlupenmäßig durchkämpft und die ganze Welt ja quasi in dem Augenblick irgendwie steht, mehr oder weniger. Ja, genau. So, ja. Also das war zum Beispiel so eine Szene, die habe ich, vielleicht ist eine der besten Szenen des Jahres. Ja, definitiv. Und auch ansonsten hat der Film einfach viel richtig gemacht. Das Ende war da ein bisschen hat er mich ein bisschen verloren. Ja. Aber dieser ganze Weg von Wolverine halt, diese Reise, die er da macht, die ist vor allem im Vergleich zu den witzigeren Superheldenfilmen, die es dieses Jahr gab, eine schöne Abwechslung gewesen. Ja. Vor allem endlich hat man mal Wolverine so gesehen, wie man ihn eigentlich immer sehen wollte. Also halt knallhart, ohne irgendwelche Kompromisse. Ich fand auch die gesamte Machart von dem Film großartig. Ich fand den Look geil. Jede Actionsequenz war eigentlich fett. Also mir würde jetzt nicht eine einfallen, die nicht fett war. Und ja, dieses ganze Spiel, ne, so diese Vater-Kind-Beziehung irgendwie, die ja den ganzen Film durchgeht. Also einmal von Professor X zu halt X-Men, der für, zu halt Wolverine, der für ihn wie halt ein Vater ist. Und dann die Beziehung von Wolverine zu der Tochter, wo er ja die Vaterfigur ist. Und fand ich alles vollkommen großartig. Ich fand auch den Bösewicht tatsächlich richtig geil in Logan. Wo ich war ich komplett überrascht, der mit dieser animatronischen Hand. Ja, ja. Du weißt, wen ich meine, ne? Der spielt den Cop in Narcos. Und ich hätte niemals gedacht, dass der so ein Badass sein kann. Und das hat mich total überrascht, als ich den Film im Kino gesehen habe. Und das ist für mich auch der beste Superheldenfilm des ganzen Jahres. Also mit Abstand. Der ist außer einem anderen Superheldenfilm auch der einzige, der es in meine Top 10 geschafft hat. Und Logan habe ich eine 9 von 10 gegeben. Also der ist für mich wirklich ein richtiges Brett. So. Genau. Das ist tatsächlich auch einer der wenigen Superheldenfilme, die ich mir tatsächlich auf meine Liste geschrieben habe, an Filmen, die ich mal nachholen will. Mhm. Tatsächlich, weil ihr jetzt so lobende Worte über den Film verliert. Aber die Argumente, die ihr dafür genannt habt, die finde ich klingen einfach ganz schlüssig. Und deswegen glaube ich, der könnte mir tatsächlich auch gut gefallen. Ja. Ja, dann haben wir jetzt alle unseren Platz 10, was uns zu Platz 9 führt. Und da Stefan gerade das Wort hatte, kann das auch gleich behalten. Hm. Denn sag mal, was bei dir auf 9 ist. Ja, dann mache ich gleich mit einem Superheldenfilm weiter. Da habe ich nämlich Guardians of the Galaxy Volume 2. Geil. Richtig. Ganz kurz. Den habe ich tatsächlich auch in meiner Top 10. Tatsächlich ein Superheldenfilm. Und den habe ich sogar noch ein bisschen höher platziert. Ich habe den jetzt so an Platz 6 gepackt tatsächlich sogar. Aber fang du erstmal ruhig an, Stefan. Ja, also eigentlich, keine Ahnung, wenn man den ersten Teil kennt, dann gibt es da nicht mehr viel zu sagen. Das ist eigentlich meiner Meinung nach fast eine Kopie, zumindest was die Interaktion der Figuren angeht. Meiner Meinung nach lebt der Film auch nur von den Figuren. Die sind halt, kennt man ja, dieser Waschbär und der Baum, die sind halt witzig und völlig abgedreht, sodass das Ganze halt wie eine Parodie von einem Superheldenfilm schon fast wirkt. Ist ja auch nicht richtig Superheldenfilm. Das ist halt in dem Universum, aber ist halt schon was anderes. Eine Geschichte gibt es, die hat mich aber nicht so wirklich interessiert. Ja. Die war mehr, musste man halt machen. Ist halt ein Film, ja. Ne? Muss halt eine Geschichte haben. Ja, also ohne die Geschichte hätte es vielleicht auch getan. Ja, aber der macht halt alles richtig, was Humor und Figuren angeht. Optisch ist es auch super, wenn die da durch die Welten da reisen, ja. In dieser super Geschwindigkeit und überhaupt. Also, ja, also wie gesagt, Handlung ist nicht da, die Figuren, die lassen einfach nur die Figuren miteinander interagieren, das funktioniert. Es gibt ein paar neue Figuren, die mit den Gedanken irgendwie spielen kann, Gedanken lesen kann, die finde ich ganz cool. Aber ansonsten bleibt da am Ende auch nicht viel übrig. Der hat es jetzt auch nur auf 9 geschafft, weil er halt verdammt viel Spaß gemacht hat. Was ihr von It gerade gesagt habt, kann ich für Guardians of the Galaxy wiederholen. Genau. Und das, dem kann ich schon. Dem kann ich irgendwie beipflichten, weil ich, als ich den Film gesehen habe und kurz danach wirklich ihn großartig fand. Die Szenen, den Humor tatsächlich auch. Ich kann nachvollziehen, und ich habe mittlerweile so oft das Argument gehört, naja, die Handlung ist halt nicht vorhanden oder matt oder mau, dass ich es mittlerweile auch glaube. Und jetzt so ein, weiß ich nicht, halbes Jahr später kann ich mich an die auch im Grunde nicht mehr erinnern, was er dafür spricht, dass sie nicht sonderlich präsent war. Das kann man dem auf jeden Fall ankreiden. Trotzdem hat er mich sehr gut unterhalten im Kino. Und deswegen wollte ich das wertschätzen und habe ihn so weit oben dann doch platziert. Wo denn? Also welchen Platz hat er denn? Platz 6 hat er jetzt bei mir tatsächlich. Ja, also ich habe Guardians 2 nicht in den Top 10. Ich habe ihn unter Honorable Mentions, weil er hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, er hat mir keinen Bock gemacht. Ich habe ihn zweimal gesehen. Nee, mehrmals. Ich habe ihn, glaube ich, dreimal gesehen. Und mit jedem Mal gucken wurde er für mich ein bisschen schwächer, um ehrlich zu sein. Ich würde ihm auch wie It so eine 7 von 10 geben. Aber ich fände halt It einfach trotzdem irgendwie noch einen Ticken besser. Und mein Problem mit Guardians ist, dieser Film ist so unglaublich egal. Der ist wirklich so irrelevant irgendwie komplett. Und ich meine, Marvel-Filme haben es ja an sich, dass sie sich oft hier und da mal nicht ernst nehmen. Mhm. Aber ich finde, Guardians 2 war einfach nur eine komplette Zirkusshow. So, das war einfach nur noch genau das, was Stefan halt meinte. So, ja, wer den ersten Film irgendwie gesehen hat, der weiß halt, was er im zweiten kriegt. Halt irgendwie eine Kopie, die nicht ganz so geil ist. Und auch viele Witze haben gezogen, aber es gab einige Witze, so, die waren richtige Rohrkrepierer. So, die waren im Kino und hat bei mir zumindest in den Vorstellungen, wo ich war, niemand gelacht. Wo ich also dachte, ja, es ist ja auch nur hohe Kunst, einfach Witze einzubauen, wo einfach jeder lacht. Und ich finde, Guardians of the Galaxy Volume 2 ist das Paradebeispiel für, wir gucken an, was im ersten funktioniert hat und ballern überall noch zwei Schippen drauf. So, guck dir allein mal das Poster an von Guardians 1 und das Poster von Guardians 2. Ist einfach so, ja Mann, wir machen alles noch bunter, als es sowieso schon ist und alles noch absurder, als es sowieso schon ist. Und dann bist du irgendwann, ich finde, der Film ist irgendwie einfach drüber. Und Kurt Russell ist jetzt auch nicht gerade, also da haben sie jemanden wie Kurt Russell. Und dann ist, ja, seine Bösewichtfigur irgendwie echt flach, also so richtig flach. Ja, das stimmt. Und natürlich, ey, Chris Pratt und Bradley Cooper als hier, wie heißt der Waschbär nochmal? Rocket Raccoon. Ja, Rocket und Drax und das macht alles Bock und die Interaktion von denen, das macht alles total Spaß. Aber am Ende, finde ich, hat der Film so eine unglaubliche, eigentlich ist er egal, Stimmung bei mir hinterlassen. Und deswegen ist er auch, finde ich, von den MCU-Filmen, die dieses Jahr rauskamen, also Spider-Man, Guardians, Thor, ist er für mich der schlechteste. Und ich hab auf der neuen Thor Ragnarok nehme ich zu stehen. Und bevor ihr jetzt lange über Thor redet, noch ganz kurz abschließend, wollte ich sagen, wahrscheinlich kommt so ein Guardians of the Galaxy Film bei mir so gut weg, tatsächlich, weil ich so wenig Superheldenfilme schaue. Ich glaube, würde ich jetzt im Jahr auch 5 Stück schauen, dann hätte ich andere Maßstäbe daran. Dadurch, dass ich die so spärlich schaue und außer Guardians of the Galaxy eigentlich nichts anderes, wahrscheinlich haben die bei mir diesen hohen Stellenwert dann doch am Ende des Jahres. So, nun zu Thor. Thor Ragnarok habe ich auf der neuen, also Thor Ragnarok hat mir unfassbar Laune gemacht. Also da saß ich wirklich im Kino und das war so krass, der Kinosaal war einfach voll und in diesem Film sind 70 Gags und jeder Witz saß. Also wirklich das gesamte Publikum hat bei jedem Witz sich totgelacht. Es gab nicht einen Witz, wo irgendwie mal Stille war. Ich fand, es gab Action-Sequenzen in dem Film, die waren großartig. Nichtsdestotrotz, weil sie einfach den Regisseur haben, den Waititi, Taika Waititi heißt der, glaube ich. Taika Waititi, ja. Ja. Und also absolut schön. Ich fand Chris Hemsworth endlich mal wieder, den konnte ich mal wieder ertragen. Mark Ruffalo macht halt alles besser, egal in welchem Film er ist. Einfach pack Mark Ruffalo rein und der Film ist ein bisschen besser. Und Jeff Goldblum ist eh der Boss. So, also Jeff, du siehst Jeff Goldblum halt einfach so extrem wenig in Filmen. Aber wenn du ihn mal siehst, dann ist er einfach immer geil. Und der Film hat Bock gemacht und man könnte dem Film jetzt im Prinzip exakt dasselbe vorwerfen, was ich gerade Guardians of the Galaxy Vol. 2 vorgehalten habe, halt, dass der Film sich überhaupt nicht ernst nimmt und Thor Ragnarok nimmt sich auch irgendwie nicht ernst, so wirklich. Aber Thor Ragnarok hatte, finde ich, noch einen ganz anderen Style irgendwie gehabt und Thor Ragnarok war auch sehr bunt, aber das war für mich stimmiger und komplett einfach fand ich Thor Ragnarok besser. Ich weiß nicht, warum. Aber ich kenne einige, die das eigentlich auch so sagen, dass sie Thor Ragnarok ein bisschen besser fanden als Guardians of the Galaxy Volume 2. Also vielleicht liegt es auch wirklich nur daran, muss ich auch sagen, dass Thor 2 halt wirklich so ultra beschissen war. Und Guardians of the Galaxy Volume 1, gebe ich ehrlich zu, halt ein absolutes Meisterwerk ist für mich 10 von 10. Und deswegen waren die Erwartungen an Guardians of the Galaxy Volume 2 extrem hoch. Und die wurden halt nicht ganz erfüllt, aber schon einigermaßen. Und Thor Ragnarok, da hatte ich halt überhaupt keine Erwartungen dran. Und dann kam er raus und war ein Riesenerfolg und war um Meilen besser als jeder andere Thor-Film. Also ich würde mal sagen, auch wenn Stefan jetzt den Film nicht in der Liste hat und wie auch immer, wird Stefan wahrscheinlich zugeben, dass der beste Thor-Film ist. Oder? Ich glaube schon. Also ich fand den zweiten ja auch nicht so schlecht. Kann mich aber nicht mehr daran erinnern, was da so passiert ist. Deswegen kann ich auch nicht mehr sagen, wie gut ich ihn jetzt fand. Aber ja, ich mochte Thor Ragnarok ja auch. Das Problem war nur bei mir, was der Unterschied zu Guardians of the Galaxy war, dass der Humor bei mir nicht so funktioniert hat. Was ich nicht ganz verstehe, weil ich What We Do in the Shadows mega witzig finde. Das ist ja auch von dem Taika Waititi. Genau. Aber ich weiß nicht, bei mir gab es viele Szenen, wo ich so dachte, oh, ist er jetzt drüber. Und zum Beispiel diese Walküre da, die fand ich nicht so gut. Die fand ich eher langweilig. Fand ich nicht so witzig. Jeff Goldblum war perfekt. Hm. Und Hulk hätte man jetzt auch nicht so viel reden lassen müssen, meiner Meinung nach. Die Dialoge zwischen ihm und Thor fand ich zum Beispiel weitestgehend völlig uninteressant. Hm. Da war nichts Besonderes dabei. Die waren nicht witzig für mich. Aber ansonsten, so die Inszenierung war natürlich super. Auch die Kämpfe und alles. Ja. Und diese beiden Gladiatoren da, die waren super. Da haben sie ja, glaube ich, angekündigt, dass sie für die sogar eigene Filme machen wollen. Oh Gott. Zumindest kleine Filme. Ja. Aber es war ein guter Film, aber hat es jetzt nicht in die Liste geschafft, weil er mich dann doch zu kalt gelassen hat. Aber er ist wahrscheinlich ja auch knapp draußen, ne? Würde ich mal behaupten bei dir. Muss ich mal kurz gucken. Ich scroll mal für dich. Ja, weil wir meine Liste hier gerade so offen haben. Platz 14, ja. Okay. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Achso, ja, Inszenierung und so war ja super, aber da haben ja auch viele kritisiert an dem Film, dass er halt sich überhaupt nicht mehr ernst nimmt. Also es gibt Konsequenzen in dem Film, sogar ziemlich große, aber alles drum und dran war so wirklich noch weniger wie bei Guardians of the Galaxy, meiner Meinung nach. Echt? Das finde ich gar nicht eigentlich. Aber ich muss sagen, also vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir jetzt einfach so darin, also wir sind so gewöhnt, jetzt schon Filme immer quasi so zu sehen, dass wir sie auf das gesamte Franchise irgendwie reflektieren, dass das vielleicht ein Grund ist, wieso Guardians of the Galaxy 2 so egal ist für alle, also für zumindest viele, weil Thor Ragnarok, ich meine, ich spoiler jetzt mal ein bisschen, Spoiler-Alarm ist schon raus. Achso, ja, stimmt für die Hörer. Thor Ragnarok, also da gibt es ja richtige Konsequenzen für das Marvel Cinematic Universe. Ne? Also Asgard ist kaputt, Odin ist tot, okay, Thor hat ein Auge verloren und so weiter und so fort. Na, Spoiler, also egal. Bloß die Leute wissen ja nicht, wie weit sie springen sollen. Und die haben Ärger bekommen. Ja, die haben ja kein optisches Signal. Jedenfalls, gerne den Schreib hin von Minute 22 bis 23 Spoiler. So, dann wissen sie es. Das sind ja richtige Konsequenzen für das große Ganze. Und Guardians of the Galaxy Volume 2 funktioniert da wirklich, ohne irgendwie in diesen MCU gesehen zu werden. Das Einzige, was irgendwie ein bisschen damit zu tun hat, ist halt irgendwie, dass Nebula. Und, wie heißt die Grüne nochmal? In Guardians? Ach, ist nicht so wichtig. Zoe Saldana. Ach so, die. Du meinst Gamora, genau. Ah, ja. Die sind halt die Töchter von Thanos. Und Thanos ist ja, wissen wir, so der Endbösewicht in Infinity War. Und würde man den Aspekt rausnehmen, dann könnte Guardians of the Galaxy Volume 2 wirklich nichts damit zu tun haben. Also so ist der außen vor. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran einfach, dass wir wirklich diese Filme auf das Franchise bezogen gucken und dadurch so ein Gefühl entsteht. Aber das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt. John, was ist denn auf deiner 9? Okay, meine 9 ist, ich glaube, der wird als Horrorfilm charakterisiert, wurde aber mit einem Golden Globe für beste Komödie. Also Get Out, ne? Genau. Da gab es auch. Nicht prämiert, aber nominiert, glaube ich. Oder hat er gewonnen? Nee, der hat einen gewonnen, glaube ich. Naja, okay. Na gut, habe ich auf meinen Platz 9 gewählt. Wieder so ein bisschen aus Ermangelung an wirklich guten Filmen, wobei ich ihn unterhaltsam fand. Was soll man zu dem Film groß sagen? Nicht spoilern, ich habe ihn nicht gesehen. Okay, du hast ihn nicht gesehen. Ah, okay. Das erklärt auch, sonst hättest du ihn bestimmt irgendwo am Ende deiner Platz, deiner Top 10 gehabt, weil bei Staffan sehe ich, ist er auf Platz 7. Mhm. Ja, sollen wir zu dem groß was sagen? Also der Film entfaltet seine maximale Wirkung wirklich, wenn man nichts weiß. Ja. Es geht halt nur, die grobe Story ist halt, dass ein Mann von seiner Freundin eingeladen wird aufs Landhaus zu ihren Eltern. Genau. Und wichtig ist noch, dass er schwarz ist und die Familie weiß. Genau. Und ja, das das was sich daraus schon entwickelt, das kann man jetzt nicht vorher, das wird man jetzt nicht durch die ersten paar Minuten vorhersehen. Get Out ist so ein Beispiel, wo man vorher auch den Trailer nicht sehen sollte, denke ich. Ich habe ihn nicht mehr im Kopf, wie viel er zeigt, aber ich glaube, ich habe schon auch vorab gehört, Trailer besser nicht schauen. Ist sowieso ja immer ganz gut, aber hier besonders, weil das ist ein Film, wo auch die Handlung mal ein bisschen eine Rolle spielt. Also nicht machen und einfach mal anschauen. Genau, eigentlich mehr können wir dazu jetzt. Nö, muss ja auch nicht. Aber man muss auch sagen, dass der Film, also der ist ja jetzt nominiert gewesen für Komödie, Musical. Mhm. Der ist auch teilweise witzig, aber das ist keine Komödie. Ja. Also es ist eher wirklich Gesellschaftssatire und hält der Gesellschaft auch gut den Spiegel vor, meiner Meinung nach. Wobei ich nicht einschätzen kann. Wir sind nicht in der Situation, ohne jetzt zu viel zu sagen, worum es da genau geht. Ja. Ja, aber der hat halt natürlich Einflüsse, weil der Regisseur Jordan Peele, den kennt man hauptsächlich aus dem Komödiengeschäft von Key & Peele. Ach, ich wusste gar nicht, dass der das gemacht hat. Ah ja, okay. Und deswegen sind da durchaus die Einflüsse drin, aber für mich hat der Film eher als beißende Satire funktioniert. Ja, und mit ein paar wirklich, ich will nicht schockend sagen, wie kann man das denn sagen? Es gibt so ein paar Szenen, die sind bedrückend vielleicht. Ja, bedrückend. Also ich kann mir vorstellen, wenn man das im Kino sieht, dann ist es schon kann man doch nachvollziehen, warum es dann so ein bisschen in Richtung Horror geht oder klassifiziert wird. Hat sich auch im Kino gelohnt. Ja. Muss aber auch sagen, dass das Ende auch wieder drüber war, meiner Meinung nach. Gibt es da nicht sogar mehrere? Es gibt mehrere, Ende. Das weiß ich. Ja. Ja. Okay, na, ist so gut. Das war mein Platz 9. Und das war Vielleicht fällt mir noch ein, was ich sagen wollte. Genau, mein Platz 7. Okay. Dann haben wir jetzt durch mit den 9. Genau, dann kommen wir jetzt zu Platz 8 und da beginne ich jetzt. Und das wird jetzt wahrscheinlich lange Rederei werden, weil wir es nicht geschafft werden, dazu einen Podcast aufzunehmen. Auf Platz 8 habe ich Star Wars The Last Jedi. Ja, schön, ich nehme mich auch. Ja, nice. Cool. Wir haben vielleicht doch so ein paar mehr Überschneidungen als wir dachten. Ja, also Star Wars The Last Jedi. Dann fange ich mal an. Beim ersten Mal geguckt. Aber vielleicht sollten wir da nicht so eine Mega-Diskussion drum machen. Wir können ja noch einen Podcast dazu aufnehmen. Okay. Okay. Ja, sonst sprengen wir den Rahmen. Okay, also beim ersten Mal geguckt, für unfassbar geil empfunden. Und ich glaube, John dann sogar eine WhatsApp-Nachricht geschickt mit übergeil, 9 von 10. Ich glaube, ich habe dich jeden Tag gefragt, wann du den schaust. und dann habe ich ihn, ich glaube, ich habe ihn 4-mal im Kino gesehen tatsächlich. Und am Ende des Tages bleibt er bei mir bei einer 7,5 von 10 stehen. weil es ist, ich weiß nicht, Ich sag einfach so, der Film hat so unfassbar großartige Szenen und Inszenierungen in der zweiten Hälfte, dass man fast schon einfach wirklich dem Film sonst was für Punkte geben will, weil die mehr oder weniger alles wieder gut machen. Mhm. Aber wenn man dann den Film doch mehrmals guckt und dann ein paar Entscheidungen nochmal überdenkt, die sie gemacht haben, ein paar Szenen, wo ich mir wirklich auf die Zähne beißen muss, dadurch ist er bei mir ein bisschen runtergerutscht. Aber nichtsdestotrotz, ich sag nur Lichtgeschwindigkeitssprung und die überdimensionale Benutzung der Farbe Rot, sei es in einem Thronsaal oder sei es auf einem Planeten, die haben das alles unfassbar geil gemacht. Mein kleiner Liebling, der Kylo Ren, der Adam Driver, hat mich nicht enttäuscht, sondern war für mich das Beste am Film. Also die beste Performance auf jeden Fall am Film. Habe ich auch von vielen Leuten gehört, die das so unterstützt haben. Das hat mich sehr gefreut. Und nichtsdestotrotz aber ein sehr schöner Star-Wars-Film und war schön, dass das Jahr so geendet ist quasi. Und deswegen ist der mit 7,5 von 10 bei mir auf der 8. Mhm. Punkt. Ja, will ich eigentlich gar nicht groß noch was anderes zu verlieren. Geht mir ähnlich. Meine Erwartungshaltung war gering. Das ist macht sich immer ganz gut bei mir mit Star Wars Filmen. Bei Rogue One hat das mir das Ganze ein bisschen kaputt gemacht, weil da war sie hoch. Ich weiß auch nicht warum, weil ich den Trailer da ganz gut fand. Dementsprechend niedrig ist er jetzt in meiner Erinnerung. Und Star Wars Episode 8 hatte ich, ja, ich habe ich überhaupt vorher den Trailer gesehen? Ich glaube ja, aber ich bin einfach reingegangen in die Pressevorführung. Die Stimmung war aber auch einfach toll, weil alle, die dort waren, natürlich unendlich dem entgegengefiebert haben. Ja. Und dann macht es einfach Spaß in einem großen Kinosaal und ich war gut unter. Das ist eigentlich mal sehr interessant, sorry. Ich meine, du warst ja bei der Pressevorführung, die wahrscheinlich knackedicke voll war. Ja. Wie waren denn da die Reaktionen? Weil da haben die Menschen das erst, wahrscheinlich das erste Mal gesehen. Genau, die Reaktionen waren, wie kann man das sagen? Sie waren sehr, sehr dankbar für alles, eigentlich alles, was Tolles gemacht wurde. Also wirklich ein lautstarkes Lachen, Aufschreien, was auch immer. Also es war ein sehr angenehmes Publikum natürlich. Es war ein riesiger Kinosaal oder der große Kinosaal im Zoopalast. Mhm. Hat Spaß gemacht, das auf jeden Fall mit den Star Wars-Fans zu sehen. Das ist schon ganz schick. Okay. Und ansonsten, ich weiß nicht, also, ja, ganz kurz, ich weiß jetzt nicht, wie ich den Film werten würde, wenn ich ihn jetzt mehrfach sehe, weil es gibt ja Filme, die wachsen daran, dass man sie mehrfach sieht und werden jedes Mal besser. Kommen wir auch noch zu Filmen. Und es gibt welche, da stuft man sie dann eher herab, wie du es jetzt gemacht hast. Ich versuche dann ein bisschen einfließen zu lassen, wie sie das erste Mal auf mich gewirkt haben. Aber ich werde mir den auf jeden Fall irgendwann nochmal anschauen. Und zum Beispiel zu Episode 7. Ich glaube, der hat mir beim zweiten Mal, als ich ihn gesehen habe, mit einem Jahr Abstand auch besser gefallen als beim ersten Mal. Und das kann bei Episode 8 durchaus auch der Fall sein, kann aber auch ins Gegenteil umschlagen, wenn mir die Witze dann zu sehr auf die Nerven gehen. Zudem möchte ich nämlich auch noch ganz kurz was sagen. Star Wars ist eins der wenigen Franchises, sage ich mal, die mir, oder ist ein Franchise, was mir nicht so sehr am Herzen liegt wie vielen anderen, eigentlich gar nicht. Deswegen störe ich mich dort auch nicht an etwas einfacheren Witzen, weil ich nicht Angst habe, dass sie mir mein geliebtes Universum kaputt machen. Wenn sie das bei der Hobbit machen, dann geht's mir tierisch auf die Nerven und da finde ich es dann ganz furchtbar. Deswegen kann ich jeden Star Wars Fan nachvollziehen, der sagt, er hat massive Probleme damit. Mich geht's einfach nur nicht an und deswegen lasse ich es nicht in meine Wertung so sehr einfließen. Sehe das aber durchaus. Ja. Ich will nochmal abschließend sagen zu dem Thema, ich habe mir alle Star Wars Filme, bevor ich in 8 gegangen bin, nochmal angesehen. Und so über 3 Tage verteilt. Und ich finde wirklich, Star Wars 8 ist der schlechteste der neuen Star Wars Filme. Ich habe Rogue One in Erinnerung als gar nicht mal so geil. Und da habe ich mir den wieder angesehen nach einem Jahr und ich fand den super. Ich fand den wirklich super. Also, und ich bin immer noch ein totaler Verfechter von Star Wars 7. Ich glaube, das sind wir fast alle hier in dem Podcast. Ich fand Star Wars 8 sehr schön, hat mir sehr gefallen, aber nichtsdestotrotz von den neuen Star Wars Filmen ist er das Schlusslicht. Und jetzt kann Staffa noch was dazu sagen. Ja, also ich habe ihn nicht in meiner Liste. Habe ich ja, na gut, ist ja klar, ich habe ihn jetzt nicht gesandt. Star Wars 7 ist vielleicht ganz interessant, mein Lieblingsteil von Star Wars insgesamt. Den fand ich richtig gut. Und Teil 8, da war bei mir quasi das genaue Gegenteil von Johns Erlebnis im Kino. Der Film war vorbei und alle haben sich angeguckt, dann wie, das war's jetzt. Das war jetzt der tolle neue Star Wars. Und ja, es war halt niemand begeistert. Alle haben sich so gefragt, ja, was sollte das jetzt? Ich fand es stellenweise anstrengend, den zu gucken. Der war mir viel zu lang. Ja, das ist richtig. Das auf jeden Fall. Also ne, ich hab das jetzt rausgelassen, weil du meintest, wir sollen nicht ewig drüber reden. Ja, aber ich will ja nur kurz erklären, warum der nicht in meiner Liste ist. Also es ist ja kein schlechter Film, ich fand ihn unterhaltend. Aber ich habe auch nicht die Probleme damit, die Star Wars Fans haben mit so wie ich. Ja, also was haben die denn da alles gesagt? Der Humor finde ich nicht so übertrieben. Diese Fabelwesen, Tiere, diese Harry Porks. Potter. Porks. Ja. Die haben mich gar nicht gestört eigentlich. Was sie mit Luke gemacht haben, fand ich persönlich richtig gut. Ich zum Beispiel auch. An den Entscheidungen habe ich mich überhaupt nicht gestört. Was mich nur gestört hat, war, es war mir alles egal, was da passiert. Also, ob jetzt Rey und Kylo oder irgendwas interstellare Telefonleitung haben, ist mir völlig wurscht. Irgendwie, und Finn, der hat da nichts zu tun in dem ganzen Film, wo man sich auch fragt, warum. Und das ganze Pacing, ich weiß nicht, hat mir genau das ist nicht es so nämlich, gefallen. Genau das ist es, dieser Finn-Rose-Strang, der wirkt mit jedem Mal, wo du diesen Film guckst, mehr wie so ein Tumor, der da einfach nicht hingehört. Das ist also wirklich immer mehr und mehr und das ist einfach nur ätzend. Den kannst du, glaube ich, rausschneiden und der Film ist super cool. Wirklich. Ja, es gibt ja jetzt einen 45-Minuten-Cut von dem Film. Ohne Frauen, ne? Wie? Weißt du? Ohne Frauen, oder? Ja, ja, also den, Frauen haben keinen Dialoge mehr. ja, ich habe ihn nicht gesehen, sollte man vielleicht auch gar nicht erst angucken. Ja, ich will jetzt vielleicht nur noch sagen zu dem Film, dann sollte man auch nicht zu viel über die Story nachdenken, weil die meiner Meinung nach teilweise auch sehr hanebüchen ist. Aber es gehört ja auch zu Star Wars dazu. Also das waren jetzt meiner Meinung nach nie die krassesten Geschichten. Wie sie erzählt wurden, war immer toll. Das geht hier aber leider ein bisschen ab, meiner Meinung nach. Also ich finde, gut, ja. Ja, stimmt schon. Aber ich finde also diesen, was heißt Vorwurf, aber diesen Punkt von wegen, die Story ist hanebüchend, ich glaube, die kann so jedem Marvel-Film geben. Ist immer hanebüchend. Ja klar, aber Marvel-Filme unterhalten mich dann halt mehr. Achso, okay. Ja, das ist aber das ein ist persönliches. Fair. Ja, das ist fair. Gut, dann würde ich mal sagen, hacken wir das da einfach mal ab. Dann reden wir vielleicht wann anders nochmal ausgiebig drüber. Und dann kommen wir jetzt zu Platz 7 und John ist wieder dran, seinen Platz 7 freizugeben. Also ich habe meine 8 noch nicht genannt. Ja, also, oh, sorry. Und da haben wir einen Film, den ihr wahrscheinlich nicht gesehen habt. Nein. Die Zuhörer höchstwahrscheinlich auch nicht, weil der erst im Februar startet. Haben wir dafür eine Pressevorführung gehabt? Ja. Ah, okay, habe ich verpasst. es geht nämlich um Guillermo del Toros neuen Film. Shape of Water. Shape of Water, genau. Ja. Hast du ihn schon gesehen? Nee, aber ich bin heiß wie nichts anderes auf diesen Film. Ja, kann man auch sein, weil der echt gut ist. Also die Story, wird ja überhaupt kein Geheimnis draus gemacht, worum es da geht. Dass die Hauptdarstellerin sich verliebt in einen Fisch-Amphibienwesen. Ja. Und dementsprechend läuft auch darauf hinaus, was skurril ist, aber im Kontext dieses Films völlig nachvollziehbar. Was den Film aber nicht jetzt so toll macht, sondern was ihn so toll macht, ist einfach Guillermo del Toros Regie. Der Soundtrack ist mega gut. Von der ersten Sekunde an ist man drin. Die Darsteller sind perfekt. Also Sally Hawkins als stumme Putzkraft da, wie die spielt, das muss man erstmal schaffen. Der Michael Shannon als Superbösewicht, der quasi das, also es wird ja immer dieses Amphibienwesen als Monster dargestellt, aber das wahre Monster ist halt Michael Shannon, was auch von Anfang an auch klar ist. Und was der macht in dem Film, das ist teilweise, da haben sich im Kino Leute abgewandt vor Ekel, ohne zu viel zu verraten. Auch toll. Und der Beste in dem ganzen Film, den ich jetzt schon öfter gesehen habe, den muss ich jetzt an dieser Stelle erwähnen, ist Michael Stuhlbarg. Weiß ich nicht, ob ihr den... Den Namen kennt. Jetzt im Zusammenhang mit dem Film schon des Öfteren gehört, ja. Genau, das ist der, auch von Fargo Staffel 3, der Assistent von... Ah ja, ja. Von dem Hauptdarsteller. Ja. Der mit dem Schnauzer, ne? Genau. Ja. Und den finde ich eigentlich überall gut, wo der spielt. Und in Shape of Water auch extrem. Insofern Schauspieler top, Regie top. Das Einzige, wo es ein bisschen mangelt, ist halt die Geschichte. Die ist sehr einfach. Und der Film hätte sich noch etwas mehr auf die Nebencharaktere konzentrieren können, weil die fast spannender sind als diese Beziehung. Obwohl die halt so seltsam ist, ist sie dann doch normal. Und dann fand ich sie eigentlich fast uninteressanter als die Nebendarsteller. Aber rein visuell und akustisch, sagt man ja. So, ist der Film einfach ein einziger Genuss, vor allem im Kino. Und würdest du sagen, der ist zu Recht so ein Oscar-Contender? Ja, also technisch auf jeden Fall. Na gut, da kommt ja noch ein Film, und der besser ist, ne? Alles klar. Ja, nee, ich meine inszenatorisch. Okay. Technisch dann, ist da nichts Besonderes. Dann kommen wir jetzt doch zur 7, wie bereits angekündigt. Ja. Und John ist dran mit seinem Platz 7. Genau, auf Platz 7 habe ich den Film Baby Driver. Ach, lol. Den habe ich auf der 5. Ah ja, ich hatte den auch schon weiter oben zwischenzeitlich. Mhm. Ich habe ihn auf der 6. Mhm. Aus dem Grund, weil ich mich sehr auf den Film gefreut habe. Ich ihn, wie die anderen Filme auch, sehr unterhaltsam fand. Einzelne Szenen mit der Musikuntermalung auch fantastisch fand. Jetzt aber ein knappes halbes Jahr später feststellen muss, dass ich so von der Handlung und auch generell, dass nicht viel hängen geblieben ist bei mir. Ich denke daran zurück und mir fallen nicht viele Szenen ein. Was wirklich der Hauptgrund ist, warum ich ihn dann ein bisschen niedriger wieder platziert habe. Mhm. Weil ich weiß nicht mehr, was ich an dem Film gut fand. Kevin Spacey. Und das ist ein bisschen schade. Ich weiß aber, dass ich ihn gut fand, deswegen muss er vorkommen, aber er rutscht langsam immer weiter runter. Wenn ich ihn nochmal sehe, vielleicht steigt dann wieder ein bisschen auf. Ich glaube, Humor war jetzt nicht so genial, dass ich ihn deswegen hochplatzieren würde. Ja, Soundtrack war gut, schön in Szene gesetzt. Manch einer sagt, naja gut, kennt man auch von wirklich guten Musikvideos, fehlt da nicht ein bisschen die Handlung. Mittlerweile glaube ich fast auch, ein bisschen Handlung vielleicht fehlt tatsächlich. So vielschichtig waren die Charaktere jetzt auch nicht. Aber es ist ein guter Film, immer trotzdem. Er ist ja immerhin auf Platz 7 von 10. Und jetzt gebe ich auch mal ab, weil ihr wollt ja bestimmt auch noch was dazu sagen. Ja, Stefan, du zuerst? Nee, eigentlich wurde, glaube ich, schon viel gesagt. Also der Film lebt meiner Meinung nach von der ersten Hälfte, weil da ist halt dieses Verspielte drin von Edgar Wright, dass alles auf die Musik abgestimmt ist, und das zu gucken war einfach mega spannend und unterhaltsam. Das verliert sich dann etwas in der zweiten Hälfte, oder man hat sich dran gewöhnt, ich weiß nicht. Also in meiner Erinnerung war es so, dass es dann weniger geworden ist und es dann in so eine simple Action-Geschichte abgedriftet ist, was mir nicht so gefallen hat. Hätte der das gelassen und hätte sich nur auf das konzentriert, was ihn meiner Meinung nach auszeichnet, wäre das ein richtig genialer Film geworden, vielleicht auch um Platz 1 kämpfend. Aber so ist es immer noch ein super unterhaltsamer Film. Ja. Mit tollen Figuren. Also Jamie Foxx fand ich zum Beispiel. Ja, fand ganz cool. Fand ich gar nicht so. Aber ja. Also, ja so weit dazu. Ja, also was ich noch zu Baby Driver sagen kann, alles, was jetzt auch schon gesagt wurde, unterstütze ich, glaube ich. Der Film hat am Anfang, vor allem in der ersten Hälfte, ja auch schon jetzt unfassbar viel Bock gemacht. Nichtsdestotrotz finde ich, man sieht sich an diesem, an diesem Stil, den Edgar Wright da reinbringt, irgendwie sehr schnell satt. Und ich meine, ich habe dem Film eine 8 von 10 gegeben, so, deswegen steht er auf der 5. Aber irgendwie der Film, ich habe ihn jetzt, glaube ich, zweimal gesehen, wirkt einfach wie der bisschen schlechtere Mainstream-Bruder von Drive. So, also so kommt es mir einfach irgendwie vor. Und deswegen hat er so einen ekligen Nachgeschmack. Aber mir fällt jetzt auch im Nachhinein nicht mehr ein, eigentlich, was ich an dem Film so unfassbar herausragend fand. Aber nichtsdestotrotz, ein sehr schöner Film, hat mich gut unterhalten und von der Machart her super. Und schön, dass so ein Film, der halt sehr independent ist und klein, auch noch so einen Erfolg dann feiern konnte. Ist ja auch nicht alle Tage. Genau. Ja. Dann kommt jetzt Johns Platz 7. Das war doch mein Platz 7. Sorry, Staffans Platz 7. Genau. Den hatten wir ja schon. Ich hatte Get Out auf 7. Okay, alles hast klar. Du noch einen Platz 7, den wir noch nicht hatten? Ich habe einen Platz 7, ja, und ich weiß jetzt nicht, also wahrscheinlich werden jetzt sehr viele mit den Kopf schütteln. Vielleicht, da kommt vielleicht, bei mir auch noch was, ja. Vielleicht Stefan gar nicht mal so sehr, weil wir haben ihn zusammen gesehen im Kino, nämlich Stefan und ich. Ich habe auf Platz 7 King Arthur, Legend of the Sword. Ich glaube, meine ganze Liste wird jetzt vorweggenommen. Ja. Ich habe King Arthur auf der 5. Ja, also ich fand King Arthur, ich weiß noch genau, ich habe King Arthur gesehen. Und das erste Mal und fand ihn nicht geil. Und dann wäre ich noch ein zweites Mal gegangen mit meinem Vater, der konnte dann aber nicht, weshalb eine Karte frei war. Dann habe ich Stefan geschrieben, ey, willst du die haben? Dann gucken wir uns den jetzt an. Und dann sind wir halt reingegangen und irgendwie war Stefan von Sekunde 1 an mitgerissen. Und irgendwie war ich es dann auch. Ich weiß auch gar nicht, wieso. Dann habe ich den Film auch noch ein drittes Mal gesehen. Hier halt. Und der Film macht so Bock. Der Film ist so stylisch. Der Film ist so epochal, auch bei ein paar Stellen. Das ist unglaublich. Also, ne, Stefan, du kannst ja auch, ich sage jetzt nicht, was am Anfang ist, aber der Scale von den Dingen ist am Anfang so dermaßen riesig, dass man komplett weggehauen ist. Und der Soundtrack war geil. Charlie Hunnam sehe ich, oder Hunnam, wie wird ausgesprochen? Charlie Hunnam. Hunnam, ja. Sehe ich unfassbar gerne. Guy Ritchies Machart, wenn sie denn gut ist, also ich finde, Guy Ritchie verspielt sich auch manchmal ein bisschen, ist top in dem Film und ist auch einfach so geil, dass du dieses, du hast dieses Mittelalter-Setting und dann plötzlich dieses eigentlich total moderne, diese total moderne Machart von Guy Ritchie da oben drauf. Aber irgendwie funktioniert das miteinander und der Film wird ja von vielen Leuten irgendwie gehasst, was ich überhaupt nicht begreifen kann. War ein riesiger Flop, aber ich habe dem 7,5 fast 8 von 10 gegeben. Ich fand den fantastisch. Punkt. Ja, kann ich nur zustimmen. Also wie gesagt, ich fand den auch extrem gut. Nun bin ich aber auch ein großer Fan von Guy Ritchie. Ich kenne da eigentlich kaum einen Film von ihm, der mir nicht gefallen hat, außer vielleicht Der zweite Sherlock Holmes. Nee, den fand ich auch super. Okay. Nee, Codename Uncle fand ich ach so, ja. Nicht der so spannend, nicht so, weil er da halt auf diese Spielereien verzichtet. Glaube ich. Also es sind halt immer diese Zeitlupen Geschichten, die sind jetzt nicht so besonders, aber irgendwie findet Guy Ritchie immer den Kniff, wie das trotzdem geil aussieht. Ja. Und nun macht er hier bei King Arthur halt auch die Möglichkeit, den Hauptdarsteller wirklich so zu glorifizieren. Ja. Dass das schon, also es macht halt einfach Bock. Und vor allem auch, ich glaub, das fandst du damals auch schon geil, diese Schnittsequenz, wo quasi gezeigt wird, wie König Arthurs erwachsen wird, ne, mit der Truhe und dem Geld und so weiter. Das ist absolut schön. Ich gehe mal davon aus, John, du hast den Film nicht gesehen? Richtig, genau, ich habe ihn nicht gesehen. Guck ihn dir an. Ja, mache ich, glaube ich, tatsächlich. Und der Soundtrack ist super. Ja, der ist, ich auch, schon, der ist super. Gut, genau. Dann war es das ja schon mit der 7. Jetzt kommen wir ein bisschen schneller voran. Jetzt kommen wir zu der 6. Da, wer will John? Stefan, komm. Ich hatte ja schon Baby Driver. Baby Driver, John, du? Platz 6, ja, lass mich ganz kurz nachschauen. Platz 6 ist Guardians gewesen, okay. Okay. Dann ich habe bei 6, ich habe keine Ahnung, ob den überhaupt jemand von euch gesehen hat. Ja. Wind River. Nee. Mit, sag mal mit Jeremy Renner. Mhm. Und der Olsen, die Scarlet Witch spielt in The Avengers. Elizabeth Olsen. Da geht es darum, dass in einem Indianerreservat in den USA wird eine Indianertochter, junge Frau, Anfang 20, tot gefunden im Schnee liegend, an Erfrierung gestorben. Und in diesem Reservat ist Jeremy Renner, der nicht der Sheriff, aber so der Jagdchef, mehr oder weniger. Und er ist kein Indianer. Indianer darf man ja nicht mehr sagen, kein Eingeborener. Doch, darfst du hier sagen. Darf man hier sagen. Und die Elizabeth Olsen ist eine FBI-Agentin, die dann auf diesen Fall angesetzt wird. Und der Film ist so unglaublich depressiv. Der ist so unglaublich, aber der nimmt dich total ein. Und der Film ist unfassbar hart. Auch weil man sieht dann später, wie die gestorben ist und was davor alles war. Und da geht es halt um Rassismus und ne, die weiße Rasse in den USA und wie es immer noch den Rassismus der weißen Rasse gegenüber den Indianern gibt. Und das hört sich jetzt alles vielleicht ein bisschen so, hat man schon Milliarden mal gesehen, aber Wind River ist wirklich, das ist es echt wert. Also fühlt sich nach diesem Film nicht gut. Klingt aber gut, du verkaufst den gut, den schreibe ich mir, glaube ich, relativ weit oben auf die Liste. Der ist echt richtig, richtig geil. Ich glaube, der hat auch gute Wertungen bekommen. Und ich sehe Jeremy Renner eh immer gerne. Die Elizabeth Olsen macht einen echt guten Job. Der, wie heißt er, der den Punisher spielt, der ist auch mit dabei. Wirklich, dieser ganze Film. Also ich liebe prinzipiell Filme, die so einen ganz kalten, tristen, weißen Look haben. Und der ist in Wind River halt perfekt. Also du wirst depressiv allein durch die Farben, so mehr oder weniger. Und kann ich nur empfehlen. Ist ein richtig, richtig schöner Film. Der erste Film auf meiner Liste, der eine 8 von 10 hat. Ja. Okay. Genau. Ja, gut. Dann sind wir damit durch und dann kommen wir zu der 5. Da habe ich Baby Driver, darüber haben wir ja schon geredet. Ja. John hat da was. Ja, da habe ich einen Film, das wird niemand nachvollziehen können. Also weder ihr noch sonst irgendwer. Lego Batman Movie. Nee. Und vielleicht, ich stelle vorab fest, wenn ich ihn nochmal sehe, vielleicht finde ich ihn dann scheiße. Ich fand ihn aber gut, als ich ihn gesehen habe. Ich stehe dazu, ich fand ihn wirklich gut und deswegen glaube ich, ich finde ihn auch immer noch gut. Ich habe auf Platz 5 Alien Covenant. Ich weiß, es gibt keinen, der den leiden kann. Er ist auch bei mir so ein bisschen runtergerutscht, beziehungsweise ich habe dann zwischendurch, der ist mir auch sehr spät eingefallen, habe ich gedacht, es gab doch noch Alien Covenant. Ich weiß aber noch, wie ich von dem geschwärmt habe, nachdem ich ihn gesehen habe. Wahrscheinlich auch war wieder mein Glück, dass ich mit dem Alien-Franchise sonst nicht so viel anfangen konnte, Entschuldigung, falsch gesagt, dass ich das nicht gut kannte. Ich habe den irgendwann den allerersten Mal gesehen, ist aber so lange her, dass ich mich nicht daran erinnere. Heißt andere Erwartungshaltung als viele andere. Und deswegen fand ich den, ich mochte den Look von dem Film. Die Action-Sequenzen habe ich fast ein bisschen ausgeblendet. Die waren mir ziemlich egal, auch gegen Ende. Das ist ja, was auch viele so ein bisschen gestört hat. Ich mochte die Atmosphäre sehr gern. Ich fand das schön aufgebaut. Ich bleib dabei. Guter Film. Vielleicht finde ich ihn beim zweiten Mal sehen nicht mehr gut, aber ich freue mich darauf, ihn nochmal zu sehen, tatsächlich. Gut, dann sage ich kurz, also ich habe den Film nicht in meiner Liste. Ja. Ich habe ihn auch nicht unter Honorable Mentions. Ich habe überlegt, ihn da reinzupacken. Aber dann doch überlegt, dass dann doch zum Entschluss gekommen, dass das auf gar keinen Fall der Fall ist. Also es ist so, ey, ich habe mit diesem gesamten Alien-Franchise halt echt so eine schlechte Vergangenheit irgendwie. Das ist so, also Alien, der allererste von halt Scott, ist unter meinen 5 Lieblingsfilmen aller Zeiten. Als damals 2012 Prometheus rauskam, habe ich diesen Film zu Tode gehypt. Also da kann von Ken Stephan, glaube ich, halt echt ein Lied singen. Bei jedem TV-Spot, der da rauskam, bin ich ausgerastet. Und am Ende konnte der Film nur für alle enttäuschen, egal wie gut der war. Und ja, jetzt kommt dieser Alien Covenant. Und Ridley Scott hat ja mit dem Marsianer gezeigt, dass es auf jeden Fall noch kann. So, also, aber nichtsdestotrotz ist ja irgendwie, es kommt mir so langsam vor, als wäre Gladiator sein letztes richtiges Leidenschaftsprojekt gewesen. Irgendwie. Mhm. Und ich glaube, das wurde bei Rocket Beans auch gesagt. Und, genau. Und alles, was irgendwie danach kam, gut, da war noch ein Black Hawk Down, da war noch ein American Gangster. Alles schöne Filme. Und auch Prometheus, glaube ich, können wir uns alle hier einig sein, hat auf jeden Fall seinen Zauber und hat krasse Szenen und ist am Ende des Tages auch irgendwie ein guter Film. Aber Alien Covenant ist halt teilweise so dumm. Die Leute sind noch dümmer als in Prometheus. Und was mich am meisten aufregt, ist, er hat irgendwie probiert, beide Camps, das Camp, das alte Alien-Feeling wieder haben wollte und das Camp, das dieses große Aufreißen in Prometheus haben wollte, hat er irgendwie probiert, beide zu befriedigen mit diesem Film. Und das war die dümmste Entscheidung, die man hätte machen können. Er hätte einfach wirklich straight sagen müssen, okay, Prometheus ist nie passiert, wir machen einen richtigen Alien-Film oder okay, nein, ich stehe dazu, was ich in Prometheus irgendwie gemacht habe, ich ziehe das jetzt durch und die Leute werden es geil finden. Aber sie haben sich halt irgendwie dazu entschieden, beides so ein bisschen zu machen. Und es ist ja auch schwer. Ich meine, wenn du dir Alien anguckst, Alien ist ein klaustrophobischer, kleiner, dunkler Kammerspielfilm. Und Prometheus macht dieses Universum plötzlich gigantisch, stellt so die größten Fragen, die man überhaupt nur stellen kann, wird tief philosophisch. Und Ne? Und wenn du dann beides in einen Film machen musst, ist doch klar, dass es miteinander kollidiert und dass es nicht funktioniert. Ja. Und das begreife ich nicht, wieso diese Entscheidung irgendwie gemacht wurde. Alien Covenant hatte, wie auch Prometheus, seine schönen Szenen, aber bei Prometheus, und den Satz habe ich schon 100-mal zitiert von Staffan, weil der einfach so genial ist, Staffan meinte mal über Prometheus, der Film hat genug schlechte Szenen für einen Film, der eine 1 von 10 ist und genug Meisterwerksszenen für einen Film, der eine 10 von 10 ist. Und das stimmt. Und deswegen fühlt sich Prometheus am Ende des Tages auch irgendwie immer noch gut an, weil der Film so viele Augenblicke hatte, die so dermaßen geil waren. Und Alien Covenant hat so ein paar vereinzelte Lichtblicke, aber die machen den ganzen Schrott, der dazwischen ist, irgendwie nicht gut, finde ich. Das ist mein abschließendes Wort. Gut. Staffan? Ja, ich fand ihn auch. Ich fand ihn nicht so schlecht, wie er gemacht wird, aber der war schon sehr dumm. muss ich auch sagen. Ja. Die Figuren sind dumm. Die Figuren waren dumm, genau. Bei vielen Filmen stört mich das. Hier hat es mich irgendwie nicht gestört, weil ich habe gedacht, naja, warum sollen die Charaktere nicht dumm sein? Die sind ja vielleicht auch dumm und nur weil die da hingeschickt werden, müssen die ja nicht klug handeln. Irgendwie habe ich mich daran nicht gestört in diesem Film. Sondern fand das so als Kontrast zu diesem anderen und diesem Schöpfungsgedanken hab seinen Namen jetzt vergessen, David, fand ich das als Kontrast eigentlich schön, wie die da hinkommen. Naja, aber muss man jetzt auch nicht zu ausschweifend irgendwie, ich will es weder verteidigen noch sonst was. Schauen wir nochmal an, ich lese mir nochmal meine eigene Kritik dazu durch, dann sehe ich nochmal, deswegen fand ich den wirklich so gut oder auch nicht. Ja. Okay, dann ist jetzt Staffan mit seinem Platz 5. Das war King Arthur. Ah ja, stimmt. Okay. Ja, dann haben wir das auch schon durch. Dann kommt jetzt Platz 4. Was hat da denn der John? Ich glaube, ich habe eigentlich gerade meinen Platz... egal, ich mache Platz 4. So, Platz 4 ist bei mir Mother. Oh. Der ist ein bisschen... Ja, der war schon ein bisschen runtergerutscht eigentlich in der Platzierung. Und ich habe ihn jetzt gegen Ende oder vorhin, als ich die Liste nochmal überflogen habe, habe ich den wieder weiter oben platziert. Aber schon krass, es ist der dritte Horrorfilm in deiner Top 10. Stimmt. Ja, zwischendurch wurde mir der auch schon mal ein bisschen madig geredet. Aber alles in allem fand ich den doch sehr bedrückend im Kino. Und ich habe ihn nicht gesehen. Ach, du hast ihn gar nicht gesehen? Nee. Oh, okay, das... Du bist der Einzige, der ihn gesehen hat. Ich bin der Einzige, der... Ach so, okay. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich war mir sicher, ihr habt den alle gesehen. Was soll man zu Mother sagen? Er ist wirklich bedrückend. Es wird eine krasse Atmosphäre erzeugt, also auch im Kino. Das Ganze, die Kamera ist immer sehr nah an der... an Jennifer Lawrence, die Hauptperson oder eine der beiden Hauptcharaktere ist. Und ich kann die nicht mehr sehen, ne? Es tut mir leid, die nicht mehr sehen. Das hast du schon mal gesagt. Das kann ich auch nachvollziehen. Vor allem, wenn man sich dann zwischendurch auch noch so eine Schrottfilme wie Passengers reinzieht. wenn man das weglässt, dann geht es. Also, Was kann ich zu dem Film sagen? Er ist sehr bedrückend wegen dieser Stimmung, die dort hergestellt wird. Das Ganze spielt die ganze Zeit in einem Haus auf dem Land, abgeschottet von jeglicher Zivilisation. Sie ist die Frau eines fast doppelt so alten Schriftstellers, der an Inspirationsmangel leidet und in dem Haus rumhängt und irgendwie nach Inspiration sucht von außerhalb und deswegen Leute ins Haus reinholt und einlädt und feiern lässt und das Ganze eskaliert und glaubt, er ist ja der große Schriftsteller und Künstler und das Ganze ist eine Art Happening und das geht schon alles gut aus und das ist alles nur für sein neues Buch. Und es spitzt sich immer weiter zu und ist, naja, es war halt auch ein Darren Aronofsky-Film, das heißt... Ziemlich künstlerisch. Genau. Das muss man mögen oder abkönnen oder man kann es vielleicht auch gar nicht leiden. Wobei man ja sagen muss, Darren Aronofsky ist ja in Noah eigentlich ziemlich mainstreamig geworden, also ja, für seine Verhältnisse. Ja, stimmt. Also Noah ist da eine andere Liga oder Kategorie. Den habe ich geschaut. Ich weiß nicht, ob ich den sogar vielleicht abgebrochen habe, weil ich ihn ziemlich schlimm fand. Oh. Aber Mother, wenn ihr den beide noch nicht gesehen habt, schaut euch den unbedingt mal an. Also ich glaube... Zumindest, also ich glaube, Tim, du wirst ihm schon was abgewinnen können. Ja, du, unsere Listen sind ja eh sehr gleich. Ja, also ich weiß nicht, ob du ihn weit oben platzieren würdest, so weit oben, aber irgendwie ist er dann doch recht eindrucksvoll gewesen. Also unbedingt mal nachholen. Dann Staffan, deine vier? Ja, da habe ich Planet der Affen Survival. Ich auch. War of the Planet of the Apes. Ich auch. Und das ist der erste Film, dem ich eine 8,5 von 10 gegeben habe in der Liste. Aber red erstmal du. Okay. Also erstmal muss man sagen, dass Planet der Affen, diese ganze Reihe, fantastisch ist. Ja, fantastisch und die schlechtesten Titel überhaupt haben. Weil der Film heißt im Deutschen Planet der Affen Survival, womit sie ein schreckliches Wortspiel verkackt haben. Weil es war ja Planet der Affen Prevolution, Planet der Affen Revolution. Jetzt hätte man Planet der Affen Evolution machen können, aber sie haben sich für Survival entschieden, warum auch immer. Weil das davor auch schon keinen Sinn ergeben hat, da hätte man jetzt hier auch noch Evolution machen können. Ja. Die englischen Titel hingegen ergeben auch keinen Sinn. Weil, wie war das? Dawn of the Planet of the Apes ist der zweite. Ja, Rise ist der erste, genau. Und War ist der dritte. Und das ist Quatsch, im ersten Rise nix, da... Da ist der Dawn, ja. Ja, da ist der zweite. Im zweiten ist der Rise und im dritten ist der War. Ja. Ja, wobei es ja bei War ja auch irreführend ist. Da gibt es auch keinen War. Da ist Survival besser als War. Aber egal, nur so viel. Die Titel machen überhaupt gar keinen Sinn. Man muss nur wissen, drei Planet der Affen-Filme, die sind alle super. Großartig sind. Ja. Und der dritte schafft es, nochmal die beiden zu toppen, die Vorgänger meiner Meinung nach. In der Pressevorführung neben mir saß eine Frau, die hat durchweg geheult. Weil der Film so eine emotionale Wucht entfacht, was ich dieses Jahr nirgendwo anders gesehen habe, außer meinen Platz 1. Ja, und meinen Platz 1. Und meinen Platz 1. Ich glaube aber nicht, dass wir haben nicht denselben Platz 1. Nee, also. Und das Ganze funktioniert halt mit Affen, die natürlich menschlich sind in ihrer Sache, aber sie sind dann noch menschlicher als die Menschen in dem Film. Ja. Und dieser ganze Twist, das ist natürlich jetzt keine geniale Idee, aber der funktioniert einfach so gut. Alle Affenfiguren, das klingt komisch, aber alle Affencharaktere sind Affen, aber die funktionieren einfach perfekt. Man kann mit jedem mitfühlen. Ja. Wenn es dann mal einen Affen erwischt, dann ist es mega traurig, weil man mit denen einfach mitfiebert. Und was sie dann noch schaffen mit dem Twist, dann mit dem Bösewicht von Woody Harrelson gespielt, auch großartig. Das ist alles in allem ein fantastischer Film. Ganz, ganz große Kunst. Nur wenn sie versuchen, lustig zu sein, dann wird es ein bisschen blöd. Genau. Also ich muss sagen, stimme da vollkommen zu. Der Film hat mich umgehauen. Ich fand damals Rise, also den ersten, schon erschreckend gut. Dann kam Dawn, der irgendwie gefühlt der Empire Strikes Back war von irgendwie dem Franchise. Und jetzt kommt also eine der ganz, ganz wenigen Trilogien, die wirklich gelungen abgeschlossen werden, die durchweg eine krasse Qualität hatten. Und also, ich finde, diese Planet der Affen-Trilogie spielt ganz, ganz oben mit anderen Trilogien, die es geschafft haben. Also, die müssen sich auf gar keinen Fall verstecken davor. Niemals. Andy Serkis ist, also, darüber muss man nicht reden. Der Mann ist ein Gott, was diese Technik angeht. Gibt dem Mann endlich eine Oscar-Nominierung dafür? Also ich frage mich, ob das noch passiert wird, ob es einfach nie passieren wird, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, er hat es verdient. Ja. Mehr als nur ein bisschen. In welcher Kategorie würdest du ihn dann hier? Hauptdarsteller. Bester Hauptdarsteller. Hauptdarsteller. Ja. Es ist begnadet. Wie Stefan schon meinte, die ganze Atmosphäre ist bombastisch. Dass sie es hinbekommen haben und das muss man sich vor Augen führen, ne? Und das ist wirklich echt nicht leicht, dass Menschen gegen Affen kämpfen und du bist auf der Seite der Affen. Aber ich finde, das ist relativ einfach, oder? Nee, das ist nicht einfach. Ich denke schon. Das ist, nein, also das der Kampf Menschen gegen Tiere, da ist die Sympathie relativ oft bei den Tieren, finde ich, wenn man es halbwegs gut macht. Glaube ich. Aber okay, nee, es ist okay, mach weiter. Und die ganzen Gleichnisse, die da halt irgendwie gezogen werden, du hast den Film ja nicht gesehen, ne? Doch. Doch, achso, mit einem Konzentrationslager und so weiter und so fort und auch alles in dieser zugeschneiten Landschaft. Ich fand's ganz toll und deswegen mein Platz 4. Du, John? Ja. Ja, ich will dazu gar nicht zu viel sagen. Ich sag mal so, ich glaube mal, dass, wenn ich ihn im Kino gesehen hätte, ein anderes Setting, vielleicht wäre dann auch in meine Top 10 gekommen. Kann ich mir sogar vorstellen, dass es dann diese Atmosphäre sich viel besser überträgt, diese dichte Atmosphäre. Ich fand ihn okay, aber auch nicht mehr. Jetzt, wo ihn so über den Klee lobt, sage ich, vielleicht schaue ich ihn mir nochmal an. Weil vielleicht finde ich ihn ja dann doch ganz gut. Vielleicht habe ich ihn einfach nur in einer falschen Stimmung oder so gesehen. Weil ich fand ihn jetzt nicht so überragend. Aber ja, so. Ja. Ja. Ja gut, dann ist das, warte mal, wer hat, fehlt jetzt noch nur Platz 4 von irgendwem? Nee. Nee, ne? Nee, gut. Dann kommen wir damit zu Platz 3. Da hatte ich ja, wie bereits am Anfang erwähnt, Logan zu stehen. Ich bin damit raus. Staffan, was ist denn dein Platz 3? Da bin ich mir sicher, dass ihr den nicht in der Liste habt. Hab ihn noch nicht gesehen. Ich habe nämlich John Wick Kapitel 2 auf Platz 3. Ohne Mist, also ich habe die Liste erstellt, indem ich die Box-Office-Liste von 2017 durchgegangen bin und dann geguckt habe, was ich alles gesehen habe und so weiter. Und ich habe mir schon gedacht, dass er bei irgendwem auftaucht. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Ach so. Deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber ich dachte schon, der wird irgendwie auftauchen. Genau, und der taucht bei mir auf, weil der nämlich eine Regel beherzigt, wo ich wahrscheinlich der Einzige bin, der ihr folgt, mach einfach denselben Film nochmal, nur noch größer und das ist ein besserer Film. Das ist meine Meinung. Deswegen finde ich Star Wars 7 besser als Episode 4. Deswegen finde ich Hangover 2 besser als 1. Und deswegen finde ich John Wick Kapitel 2 besser als John Wick 1. Weil der einfach, dem ist einfach komplett alles egal, was sie im ersten Teil vielleicht noch beherzigt haben. Die Geschichte ist völlig hanebüchen. Irgendwas mit Blutschwur oder so. Ich habe es nicht verstanden. aber trotzdem Platz 3. Ja, weil der Film ist einfach so stylisch und nimmt sich überhaupt nicht mehr ernst, dass es einfach grandios ist. Dieser John Wick, der ist im ersten Teil ja diese Legende. Und dann reist er, wohin reist er denn? Nach Rom, glaube ich. Auf jeden Fall nach Italien. Ich habe es jetzt nur vergessen, wohin er genau fährt. Und da ist er dann halt auch diese Legende. Und alle erzählen sich nur von diesem John Wick, der hat mal irgendwen mit einem Bleistift getötet. Und das zieht er dann auch komplett durch. Und ja, also wer auf Action steht, nicht auf diese Faustkampf-Action, die man das im Asiatischen kennt, das ist halt wirklich komplett Pistole. Und aber also funktioniert Keanu Reeves wirklich so gut? Also echt jetzt? Ja, krass. Also hat er im ersten schon funktioniert. Und du, ich habe den ersten auch nicht gesehen. Ich auch nicht, deswegen. Ich kann mir schon fast vorstellen, dass ich den auch gut finde. Ja. Aber irgendwie bin ich nie zugekommen, den zu sehen. Ja, also ich bin wirklich Verfechter dieser Serie. Kommt ja noch ein dritter Teil und eine Serie. Und auf den dritten Teil freue ich mich wirklich extrem. Also da haben sie so ein Fass aufgemacht am Ende vom zweiten, ohne zu viel zu verraten. Das wird einfach großartig. Ist die Serie dann auch mit ihm? Er taucht auf wohl. Okay. Also es gibt in dem Film so eine Hotelreihe, wo sich alle Attentäter oder alle Auftragskiller, wo die sich halt einnisten in diesem Hotel und es geht um diese Hotelreihe. Ja, und wer auf Action steht, wird den Film mögen und der ist halt stylisch und sieht gut aus und die Action ist perfekt. Ja. Ist halt ein bisschen dumm, aber ja, in einer guten Weise dumm. Ja. Also weil denen ist einfach alles egal. Und wenn dein Film das so konsequent macht, dann finde ich, muss man das honorieren. Genau. Okay, John, dann bist du jetzt dran. Ja, mein Platz 3, ich glaube, den habt ihr beide auch nicht gesehen. Den hätte ich auch fast verpasst. Und zwar The Square. Ich glaube, Staffan sagt ja trotzdem ein bisschen was. Ja. Bei Tim weiß ich nicht. Nee, ich bin raus. The Square, ja, ist bereits nominiert als bester fremdsprachiger Film für die Oscars. Die Nominierungen gehen ja mal ein bisschen früher raus. Ist eine schwedisch-deutsch-französisch-dänische Koproduktion, vier Länder, wie auch immer. Skandinavisch also überwiegend. Spielt auch in Dänemark. Lief auch nur oder lief mehr in kleineren Kinos. Läuft auch immer noch in Berlin, kann man den jeden Abend, glaube ich, sehen. Immer noch in den Hackischen Höfen oder muss man mal googeln. Kantino. Ja, bestimmt, genau. Ist ein kleinerer Film, also natürlich auch mit niedrigerem Budget und befasst sich ein bisschen mit moderner Kunst oder modernen Kunstszene und vor allem mit der Förderung, wobei, ja, doch mit der Förderung und mit der, also mit Installationskunst und nimmt es ein bisschen auf die Schippe, wie teilweise aus fast schon nichtssagenden Objekten Kunst gemacht wird. Genau, sehr viel Deutung rein interpretiert wird, die vielleicht wirklich dann nur durch den Betrachter kommen. Genau, bricht das Ganze mal so ein bisschen auf. Das Ganze ist aber gleichzeitig noch verpackt. Also es gibt diesen groben Handlungsrahmen und gleichzeitig ist es aber noch eine spannende Geschichte um den Museumsdirektor, der da auch sowas aufzieht, der in so eine eigene persönliche Sache reingezogen wird und ist deswegen unfassbar witzig, spannend, kritisch auf eine gewisse Art und Weise, ohne das zu sehr dem Zuschauer aufs Auge zu drücken. Und hat eine Szene, die mich so sehr im Kino, wie kann man sagen, mitgenommen hat. Na, mitgenommen im Sinne von einen kalten Schauer über den Rücken gejagt hat. Wie sonst eigentlich, glaube ich, kein anderer Film. Und auch wenn ich teilweise nur von dieser Szene erzähle oder über sie nachdenke, kriege ich Gänsehaut. Das ist diese Gorilla-Szene. Genau, und das schafft sonst kaum ein Film. Es gibt nämlich auch eine Szene da drin. Es gibt einen kleinen Ausschnitt auf YouTube, aber ich empfehle trotzdem, den gesamten Film zu schauen. Am besten auch untertitelt, also im O-Ton. Und es gibt eine Szene, da ist so ein, naja, wie kann man das nennen, so eine Performance, die ausufert, weil keiner sich mehr traut einzuschreiten, weil keiner selbst Opfer werden will. Das ist ganz, ganz grandios gemacht und ich kann jedem nur empfehlen, sich diesen Film anzuschauen. Fantastischer Film. Ich hoffe auch, dass er ausgezeichnet wird. Nominiert ist er ja schon. The Square heißt er. Ja, mein Platz 3. Okay. Damit haben wir ja Platz 3 auch durch, ne? Ja, ja. Und kommen damit zu Platz 2 und da beginne ich mal. Ich glaube jetzt, ja. Da habe ich Christopher Nolans Dunkirk. Ja, die gab es auch noch. Ja, Christopher Nolans Dunkirk. Erstmal hat ihn irgendwer anders noch? Ich habe ihn nicht gesehen, nein. Ich habe ihn gesehen. Habe ich hier mit 9 von 10 Punkten gegeben. Also wenn, es gibt noch einen anderen Film, für den gilt auch das Prädikat, der ist für Kino gemacht. Mhm. Der sitzt ja, denke ich mal, bei uns, denke ich mal, bei allen auf der 1 oder nee. Kommt bei allen auf der 2 oder so. Ja. Und Dunkirk ist, also das ist so perfektes Kino. Also ne, wir müssen nicht darüber reden, so die Handlung ist halt, sagt man fast über jeden Film hier, es ist halt ein Kriegsfilm und es ist halt, aber der ist so geil inszeniert mit diesem, die Bodentruppen, die Truppen in der Luft und die Leute auf dem Meer und alles zeitgleich und ich fand den Film so spannend, ich fand den so unfassbar geil gemacht. Also wer diese IMAX-Aufnahmen gesehen hat von den fliegenden Spitfire-Maschinen, ey, das ist so großes Kino. Das kann auch nur Nolan und vielleicht ein Denis Villeneuve, wie gesagt. Aber Dunkirk, ich fand es so großartig und Nolan hat es wieder geschafft, seine Filmografie für mich weiterhin krass zu behalten. Ohne irgendwie ein schlechtes Ding. Und ja, Dunkirk ganz großartig bei mir auf der 2. Dazu kann ich nur sagen, also alles, was ich über den Film gehört habe, an Stimmen, ich glaube, die überschneiden sich mit deiner Einschätzung. Ich glaube, alle sagen, dass er inszenatorisch und visuell atemberaubend ist ja. Und fürs Kino. Darüber hinaus ist er aber wahrscheinlich doch allen nicht unterfüttert genug, dass sie ihn jetzt so hoch bewerten würden. Ich glaube auch, dass ich ihn im Kino vielleicht visuell schick gefunden hätte. Ja, das ist jetzt leider schon vorbei. Deswegen, viel mehr kann ich dazu dann auch nicht sagen. Hm. Stefan, du wahrscheinlich auch nicht. Ich fand ihn okay. Ah, stimmt, du hast ihn nicht. Ja. Gut. Das war dein Platz 2, richtig? Ja, jetzt sind es ja nur noch zwei Filme. Genau, jetzt kommen nur noch zwei Filme, weil Tims und meine Nummer 1 decken sich und mein Platz 2 ist Staffans Nummer 1. Deshalb würde ich sagen, wir sprechen vielleicht erstmal über deine Nummer 1? Ja, deine okay. Nummer 2. Ne? Genau, und sprechen damit über Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Den habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich das noch nicht sagen. Also ich bin total wild auf den Film, aber ich habe ihn nicht gesehen. Den, da er ja bei uns auch noch gar nicht draußen ist, wird den auch von den Zuhörern zu Anfang des Releases dieses Podcasts noch so gut wie keiner gesehen haben. Aber startet aber Donnerstag. Startet Donnerstag, also okay. Startet Donnerstag den, wie viel ist denn heute? Heute 13. März. 21. Also, ne. Genau, der Podcast verschiebt sich um 2 Monate. ja, an dem, heute ist der 21., ja. Also der 25., ja. 26. Okay. Irgendwie sowas. Aber wir können ja schon ein bisschen Werbung beim Film machen. Ja, ja. Ich sag gar nicht so viel, weil es ist dein Platz 1, du kannst dann gleich noch ein bisschen umfangreicher sagen. Was man sagen kann, ist, dass es in meiner Top 10, wie auch wahrscheinlich in deiner, der Film ist, der am meisten durch Handlung besticht. Der einzige, wo man nicht sagen muss, ja, rückblickend, wenn man über die Handlung nachdenkt, naja, ist sie eigentlich nicht existent, aber immerhin hatte der Film das und das und das und das und das. Und dieser Film besticht durch seine Charaktere, Humor auch an einigen Stellen. Einfach ein fantastisches Schauspiel von sowohl sehe gerade, dass Sam Rockwell da ja mitspielt. Sam Rockwell, den wollte ich nämlich gerade nennen. Der hat dafür einen Golden Globe bekommen. Ja, der ist sowieso immer fantastisch, eigentlich fast immer fantastisch. In vielen Lieblingsfilmen von mir ist er vorhanden und ist trotzdem immer irgendwo unterm Radar. Hier konnte er wieder zeigen, wie grandios er spielen kann. Namen der Hauptdarstellerin kann Frances McDormand. Frances McDormand kann ich mir immer nicht merken. Die macht das auch fantastisch und Woody Harrelson sowieso. Und ein wirklich, wirklich schöner Film, der so alles abdeckt. Also eine tolle Handlung, Charaktere, Spannung, mitreißend, emotional, lustig, eigentlich alles. Also ein rundum gelungener Film, würde ich so sagen. Ne? Ja, eigentlich. Ja, sorry, jetzt bin ich doch ein bisschen. Ja. Okay, also es ist wirklich, für mich ist es, ich habe überlegt, welchen Film ich jetzt auf die 1 packe. Ja gut, wir können es ja Blade Spoiler. Runner oder Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri. Und am Ende habe ich so drüber nachgedacht und dann habe ich gemerkt, ja, der Three Billboards, bla bla bla, ist einfach der perfekte Film für mich. Der ist, also wirklich, ich saß im Kino, wir haben gelacht, fast geweint, öfter, mitgefiebert, die Charaktere haben alle ihre Macken und sind alle trotzdem so toll. Die Dialoge sind grandios, da muss ich an die Szene denken mit dem Pfarrer, wo er einen Hausbesuch gemacht hat. Und also bis in die Nebenrollen grandios besetzt. Ja, lässt einen noch danach nachdenken und ist einfach, ja, grandioser Film. Ja. Alles klar. Ist von dem Regisseur, der auch Brügge sehen und sterben und 7 Psychos gemacht hat. Genau. Oh, sehr schön. Genau. Sehr schön. Ist aber, also die Filme sind noch ein bisschen witziger oder schwarze Komödie. Das ist jetzt Three Billboards Outside Missouri nicht. Also der hat zwar auch so Elemente, aber nicht so viele, also es überwiegt nicht so sehr. Ja, genau. Gut, dann kommen wir jetzt zu Johns und meiner 1 und Staffans 2. Ne? Denke ich mal, wird in vielen Top-Listen ganz oben mit am Start sein. Blade Runner 2049. Auch so ein Kandidat eigentlich für einen eigenen Podcast. Ja, voll. Also ich kann über den... Darf ich erstmal? Ja, oder? Hau raus. Okay. Ich kann über den Film eigentlich nicht genug reden, bin ich ganz ehrlich. Das ist der einzige Film bei mir auf der Liste, dem ich 10 von 10 gegeben habe. Das ist der einzige Film seit Mad Max Fury Road, dem ich 10 von 10 gegeben habe. Das ist für mich der beste Film dieser Dekade bis jetzt. Ja, unterschreibe ich so. Hm? Und ich war erdrückt von der Wucht, die dieser Film hat. Von der ersten Sekunde bis zum letzten Augenblick drückt dich dieser Film in den Kinosessel rein. Das ist absoluter Wahnsinn, was da auf Soundebene, Ausstattungsebene, visuelle Effekte, Kamera, was da abgeliefert wird, ist nicht in Worte zu fassen. Also wirklich einfach ist es nicht. Mhm. Und das Schauspiel ist auch top. Ich meine, der einzige Kritikpunkt, den man an diesem Film ja irgendwie finden kann, ist, dass die Handlung nicht das alle, also der Film hat Handlung, also dem Film jetzt zu unterstellen, dass er keine hat, wäre Schwachsinn, aber dass es nicht die beste ist, aber auch ein Ryan Gosling spielt grandios, ein Harrison Ford ist toll und einfach diese Atmosphäre, die dieser Film hat, die ist so dicht, das ist so krass, also ich komme aus dem Staunen nicht raus und also wer diesen Film nicht gesehen hat, auf der größtmöglichen Leinwand mit dem besten Soundsystem, der hat's verkackt. Also wirklich jetzt. Das ist einfach so. Ich habe den Film 4-mal im Kino gesehen, glaube ich. Und vor allem, ich habe ihn 1-mal gesehen, war komplett weg und habe ihn dann 3-mal nochmal gesehen, nur weil ich zu Leuten hin bin und meinte, das ist das Beste, was du je gesehen hast. Genau, genau so ging es. Und da bin ich mit diesen Leuten rein und die kamen raus und meinten, das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Mhm. Und ich bin mit meinem Kameramann rein. Wir kamen raus und mein Kameramann dreht sich zu mir um und sagt, naja, Tim, also wir können das jetzt auf 2 verschiedenen Arten irgendwie betrachten. Zum einen war es das Krasseste, was ich je gesehen habe. Zum einen bin ich quasi jetzt ohne Arbeit, weil ich weiß, ich werde da niemals rankommen. Das ist einfach, es ist so krass, was dieses gesamte Team macht. Ne? Halt ein Hans Zimmer, der die Filmmusik macht und zwar so unfassbar krass. Ein Roger Deakins, der für mich gefühlt die beste Kameraarbeit abliefert, die er jemals getan hat. Dass da ein Sequel zu einem Klassiker rauskommt und dieses Sequel ist wirklich besser. Ja. Ich finde schon fast schlimm, das so zu sagen, aber es ist wirklich so. Und also, weil wir ja vorhin über Alien Covenant geredet haben, ne? Was das für ein Szenario gewesen wäre, wenn wirklich Ridley Scott diesen Film gemacht hätte. Der hätte den getötet. Ja, und auf jeden Fall. Die haben garantiert mit Denis Villeneuve den besten Mann der Welt gefunden dafür. Sowieso. Überhaupt. Also, für alles, was der macht, Arrival war vorher unser Platz 1 in der letzten Liste. Ich habe mich so gefreut, als ich gehört habe, Denis Villeneuve macht Blade Runner. Ich habe mich wieder unfassbar gefreut, als ich gehört habe, er macht als nächstes Dune. Wenn ich habe es auch schon irgendwo in einem Artikel mal geschrieben, wenn ich mir irgendeinen Film oder eine Geschichte hätte aussuchen können und ihm sagen können, bitte dreh einen Film darüber, dann hätte ich gesagt, mach bitte Dune. Mhm. Es ist fantastisch. Ja. Du hast das alles schon gesagt. Jede einzelne Szene davon ist für sich genommen einfach atemberaubend. Diese Settings allein, ich hab's bei Blade Runner wirklich vermieden. Du hast gerade gesagt, du kannst nicht genug über den Film reden. Mhm. Mir geht es genauso und trotzdem habe ich es bisher vermieden, weil, wie du auch gesagt hast, dir die Worte fehlen. Mir fehlen sie dann nämlich auch, weil ich finde nicht genügend superlative oder ausschmückende Worte, um ein bisschen zu beschreiben. Ich glaube, jeder sollte den einfach sehen, wie du gesagt hast, auf der größtmöglichen Leinwand. Das habe ich auch 3-mal gemacht, weil ich wusste, irgendwann läuft er nicht mehr im Kino und dann werde ich es vermissen, den auf der großen Leinwand zu sehen. Ja. Hoffe, dass irgendwie so kleinere Kinos oder das Babylon oder keine Ahnung ab und zu mal den zeigen werden. Dann werde ich mir den immer wieder anschauen, weil, ich weiß nicht, der hat mich so bewegt und mitgenommen und das ist ein Film, der mit jedem Mal, wo ich ihn gesehen habe, auch immer stärker geworden ist. Ja, und der Film hat in jeder Szene, die er auf die Leinwand wirft, einfach so eine Kunst drin, das ist unbeschreiblich. Also allein, wie dieser Film anfängt, ne, mit diesem Text, der so langsam kommt und das erste Wort, Replikanten ist rot und dann steht unten Blade Runner, da kommt dieser heftige Bass und dann öffnet sich das Auge. Wenn du drüber redest. Also. Ich auch. Und dann es ist so diese riesigen Panoramaschüsse über was auch immer das ist und das Fahrzeug von Kay rast an der Kamera vorbei und der Sound davon lässt das ganze Kino zum Beben bringen. Das war einfach so krass. Und wenn der Regen dann von draußen darauf prasselt und man da dicht dran ist, ist alles, das ist ganz, ganz. Und wenn er unfassbar in Los Angeles reinfliegt und also dieser ganze Soundtrack, der ja fast schon nur aus Sounddesign besteht, der hat ja nicht wirklich Melodien, sondern er hat einfach so krasse Einheiten und wenn und wenn Harrison Ford und Ryan Gosling sich in diesem Hotel gegenüberstehen und im Hintergrund läuft von Elvis, weißt welches Lied. Ja. Und die beiden gucken sich an und dieser Kontrast dabei und diese Ideen, die da drin sind, und die Endszene, da wo Ryan Gosling in diesem Schnee sich. Ich sag doch gar nicht, was passiert, ich sag nur, dass er sich hinsetzt. Also dieser, ich sag nicht, was passiert, aber dieser Kampf zwischen den, zwischen dem am Meer mit den Lichtern vom Auto, die sich in den Wellen brechen und ich kam nicht klar, wirklich, ich kam einfach nicht klar. Das ist, und auch von wie unglaublich satt die diesen Sound gemacht haben, jeder Schlag, jeder Schuss ist so laut, der hat so eine Kraft, das ist so heftig, also man hätte keinen besseren Regisseur wählen können, man hätte kein besseres Endresultat bekommen können. Ja. Blade Runner 2049 ist der Bombast, der seit ewigen Jahren gefehlt hat. Ja, auf jeden Fall. Der endlich da ist nach so vielen Jahren. Und ich kam raus und ich habe es ja damals schon gesagt, ich weiß gar nicht genau, wann der Film, ich glaube, der Film kam ja Ende September oder so, Anfang Oktober, wo ich dann meinte, ey, es ist vollkommen irrelevant für mich, was in diesem Jahr noch kommt. So, das ist für mich der Film. So, also darauf hat man gewartet und er ist gekommen und er war noch besser, als man sich hätte erträumen können. Punkt, mehr sage ich nicht. So. Ja. Jetzt kann Stefan noch was sagen. Ich kann nichts mehr hinzufügen. Ja. Ich finde es auch. Ich glaube, damit sind wir ganz gut. Ja. Also wirklich der einzige Kritikpunkt ist halt die Handlung. Aber auch keine große Kritik ist, da war nur dieses kleine Vögelchen, was es mich dann halt nicht zum Top-Film dieses Jahr gemacht hat, weil da Three Billboards so ein Brett war. Optisch und visuell und vom Sounddesign ist natürlich das Beste, was es seit langem zu sehen gab. Also, wo ich, und für mich, oder und das ist, ja, genau das ist es nämlich, das ist für mich wirklich wichtig, dass so, es ist nicht nur, also es ist handwerklich, es ist wirklich, hands down, das krasseste, was ich jemals gesehen habe. Ja. Das ist, ich muss nicht mehr sagen, seit vielen Jahren oder dieses Jahres, es gibt nichts Besseres. Das ist, wenn dieser Film, man muss nicht erwarten, dass er viele Oscars gewinnt, letztendlich ist es Sci-Fi, aber wenn dieser Film nicht zumindest eine Oscar-Nominierungszahl, die gen Himmel reicht, bekommt. Weil, seien wir mal ehrlich, beste Ausstattung, beste Effekte, bester Tonschnitt, beste Tonmischung, bester Soundtrack, beste beste Kamera, das alles, also quasi das, was Mad Max Fury Road auch hatte, so plus noch ein bisschen mehr. Wenn dieser Film dafür nicht nominiert wird, dann musst du dir selbst einen Kopf schießen. Das ist Mittlerweile jedes Jahr mehr denke ich mir, man darf diese Oscars einfach dann auch nicht zu hoch bewerten. Gleichzeitig denke ich mir aber auch, da sich die Academy, sagen sie immer, aus Leuten vom Fach zusammensetzt, mehr oder weniger, ne? Und auch Nominierten, die werden das schon auch zu schätzen wissen. Ich meine, man muss sagen, als 2015 war und wenn für mich überhaupt ein Film handwerklich in die Nähe kommt von Blade Runner, nicht besser, auf gar keinen Fall, aber in die Nähe, ist es Mad Max Fury Road. Und Mad Max Fury Road wurde ja von den Oscars ausgezeichnet, mit den meisten Oscars an dem Abend. Also die haben den ja anerkannt. Ja. Ne, der hat ja abgeliefert bis zum Geht nicht mehr. Da waren wir uns, glaube ich, auch sehr einig. Ja. Das war für uns drei auch unser Top-Film. Und ich meine, letztendlich, wenn man mich bisher fragen würde, was sind deine Top 10 der Dekade bisher? Wäre Blade Runner auf 1 und Mad Max auf 2. Und das wäre für mich, und das ist für mich, und diese beiden Filme sind für mich die 10 von 10er und für viele andere auch die 10 von 10er, glaube ich, weil die einfach handwerklich Perfektion haben. Ja. So. Was ist die Geschichte in Mad Max? Die ist auch nicht vorhanden. Genau. Ja, aber da ist ja wirklich keine Handlung vorhanden. In Blade Runner ist das ja nicht der Fall. Blade Runner ist eigentlich obendrauf noch tief philosophisch irgendwie. Genau. Und das ist so, Mad Max, da war es wirklich dieses handwerklich, wie du gesagt hast, und diese, dass sie sich auch getraut haben, wirklich die Handlung so reduziert zu lassen, was man ja einfach, wo man ja auch okay mit war. Ja. Ja, dann sind wir durch, oder? Wir sind durch. Noch ein paar Filme, wir können auch so ein paar genau Tipps oder Honorable Mentions oder. Aber müssen wir, über die müssen wir jetzt nicht so lange sprechen. Nö. Ich habe bei meinen Honorable Mentions Spider-Man Homecoming noch mit drin. Ich glaube, der hier nicht einmal erwähnt wurde. Nee. Den fand ich eigentlich schön. So, ungefähr so wie Guardians. Wie würdest du denn so im Vergleich zu allen anderen Spider-Man-Filmen, wo würdest du den so einordnen? Hinter, auf jeden Fall besser als die beiden Amazing Spider-Man-Filme und besser als Spider-Man 3. Okay, ja. Also so also, 1, 2, dann der und dann die anderen. Genau. Also der war echt schön. Ich habe Split noch drin. Ja, habe ich ja auch noch drauf, genau. Ich habe 2 Animationsfilme. Ich weiß nicht, ob die 2017 waren. Ich glaube es. einmal Your Name. Ja. Der ist bei IMDb, glaube ich, sitzt ja auf einer 8,5. Der ist richtig heftig. Der hat mir fast eine Träne rausgedrückt. Mhm. Und ein französischer Animationsfilm, wo Studio Ghibli die Zeichnungen zugemacht hat, der heißt The Red Sea Turtle. Ja, über den habe ich auch schon eins gehört. Ich glaube, also der das ist ein Film, ohne, wo kein einziges Wort fällt. Mhm. Der ist fantastisch. Ja, den wollte ich mir auch anschauen. Ja. Den wollte ich mir auch anschauen. Den kann man sich echt noch gönnen. Ja. Genau, der könnte entweder von Anfang des Jahres sein oder noch vom letzten. Der wurde auf jeden Fall bei den Oscars, bei den Kurzfilmen auch, glaube ich, nominiert. Okay, ja. Cool. Ich glaube, ich habe sonst nichts. Ich würde noch. Ja, wobei, also ich habe ihn mir noch aufgeschrieben, weil der so komplett an mir vorbeigegangen war, nachdem doch einige gespannt auf den waren. Hat einer von euch Trainspotting gesehen, den T2? Nee, leider nicht. Nee. Aber mir ist, es wurde ja gesagt, dass er toll sein soll eigentlich. Genau. Deswegen, den wollte ich eventuell vielleicht nochmal nachholen. Baywatch irgendwer? Baywatch irgendwer noch? Nö, ansonsten eigentlich nichts. Manchester by the Sea ist der bei uns 2. Ich glaube, der war der bei uns 2016. Der ist bei 2016. Ja, genau, 2016. Ah ja, okay, alles klar. Habe ich auch nicht gesehen. Nö, ansonsten habe ich von 2017 jetzt auch nichts weiter. Also man könnte jetzt noch diskutieren über Kong Skull Island. Den fand ja manch einer gut. Ich fand den grauenhaft. Der ist auf meinem vorletzten Platz in meiner Gesamtliste. Interessant ist noch, finde ich, dass wir den alle nicht drin haben. Ich fand den ja wirklich echt scheiße. Ist Wonder Woman. Den haben wir überhaupt nicht drin. Ja. Das ist mein letzter Platz. Ich habe ihn natürlich nicht gesehen. Also. Ich fand Wonder Woman so grauenhaft. Also wirklich unbeschreiblich grauenhaft. Das ja, wenn du ihn schon grauenhaft findest, dann werde ich den unterirdisch finden. Na, du findest ihn vielleicht wiederum gut, weil du keine Superhelden bist. Ja, wer weiß. Ja. Aber ich kann, was ich gehört habe, ich kann an dem Film alles Positive, was über den gesagt wird, kann ich nicht nachvollziehen. Das Einzige, was den Film halt von einer Komplettkatastrophe rettet, ist halt Gal Gadot für mich. Weil die ist halt schön anzusehen. So, also, sagen wir es mal ehrlich. Alles andere ist irgendwie, ja. Hat irgendwer noch Beauty and the Beast in seiner Liste? Ja, ich nicht gesehen. Nee. Hat jemand schon Coco gesehen? Nee, auch nicht gesehen. Das ist dieser südamerikanische oder mexikanische? Mexikanische. Also wo es über das Fest ist. Ja, genau. Der geht ja gut ab. Ja, dann könnte man noch über sowas reden wie Flucht der Karibik 5. Ja, den brauchen wir nicht. Ich habe hier noch, den ich ganz okay fand. Übrigens. Ich habe hier noch Jim und Andy, weil irgendwie der Film ja für so eine kleine Netflix-Produktion dann doch unerwartet viel besprochen wurde. Hat irgendwer hier den Dunklen Turm gesehen? Nee. Okay, für den muss ich, glaube ich, noch mal eine Lanze brechen. Ja, muss ich, scheiß drauf. Für die beiden Filme. Einmal für die Mumie. Den fand ich wirklich nicht so kacke, wie manch einer es sagt. Also ich bin auch ein Riesenfan der alten Mumienfilme, ich liebe die. Also 1 und 2, nicht 3. Aber 1 und 2 liebe ich bis zum geht nicht mehr. Und ich fand den neuen gar nicht mal so scheiße, das aber auch irgendwie daran liegt, dass ich Tom Cruise einfach feiere. Und welchen Film ich wirklich nicht schlecht fand, was ein unglaublicher Flop war. Und natürlich gegenüber Blade Runner wirkt der wie, keine Ahnung, ein Selfie. Und Blade Runner ist das Rembrandt-Gemälde so ungefähr. Aber Ghost in the Shell. Ja, gut, nicht gut möglich. Hab ihn nicht gesehen, nicht so viel Gutes drüber gehört. Ja, Naja. Ja. Wir können ja nochmal abschließend so vielleicht, so abgesehen von diesen Top-Titeln, die jetzt jeder kennt, nochmal, dass wir nochmal so raushauen, so ein paar Sachen, die vielleicht nicht so viele kennen, dass man für Leute, die nochmal, einfach nur die wir hatten, die so ein bisschen unterm Radar gelaufen waren. Also ansonsten, wie gesagt, ich empfehle euch Mother und alle, die The Square nicht gesehen haben, den auch unbedingt mal nachholen. Der Rest ist ja relativ bekannt. Und von dir, Tim, habe ich mir gemerkt. Wind River. Wind River wollte ich unbedingt sehen. Hm. Und dann Logan werde ich auch mal, denke ich, noch nachholen. King Arthur soll ja auch sehr viel besser sein als. Guck mal Wind River noch heute schon. Guck dir mal noch heute. Okay, ja. Finde ich den irgendwo? Ich gebe dir einen Link. Ich gebe dir einen Link. Okay, gucken wir mal. Ja. Ja. Ich würde sonst noch zwei Filme sagen, die ich gesehen habe bei Rotten Tomatoes, gar nicht so gut bewertet waren, die mir aber gefallen haben. Mhm. Das war einmal Greatest Showman, dieses Musical-Ding mit Hugh Jackman. Ja. Das Niveau der Erzählung ganz weit unten, aber es hat einfach ein gute Laune-Film, ne? Der wirklich gute Laune macht. Hätte ich nicht erwartet. Eigentlich hatte ich gar keine Lust auf den Film, bin dann aber reingegangen und hat einfach Spaß gemacht. Und dann habe ich noch den Mord im Orient Express. Oh, den habe ich nicht gesehen. Also. Ja, genau, der ist halt einfach so ein Krimi alter Schule. Mhm. Und davon bin ich ein riesiger Fan, weshalb mir der auch automatisch gefallen hat. Die Auflösung ist dann nicht so toll, wobei der Film, glaube ich, auch davon ausgeht, dass man sie kennt. Mhm. Und dementsprechend gar nicht mehr versucht, da eine Herleitung zu machen. Ja. Aber der sieht auch einfach richtig gut aus. Also da haben sie ein paar nette Ideen mit der Kamera gehabt. Den würde ich gerne empfehlen. Okay. Und sonst ein Film, den ich leider verpasst habe, den ich aber unbedingt sehen möchte, der läuft aber auch noch im Kino, ist The Killing of a Sacred Deer. Den will ich auch noch gucken. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Und auf den habe ich richtig Bock, weil ich bin ein riesiger Colin Farrell-Fan. Genau. Und Colin Farrell hat für mich irgendwie leider das große Pech, immer in Filmen mitzuspielen, die irgendwie scheiße sind. Obwohl ich eigentlich der Meinung bin, dass der Mann echt was kann. Zum Beispiel in Brücke sehen und sterben, der ja schon mal gesagt wurde. Ja. Also auf den Film habe ich richtig Laune. Und richtig halt in The Lobster, der ja auch von hier Yorgos Lanthimos ist, der den habe ich auch nicht gesehen. Killing of a Sacred Deer gemacht hat. Mhm. Auf den habe ich auch extrem Lust. Der erscheint hier erst noch? Der ist schon im Kino. Der ist schon im Kino. Läuft aber noch, ja. Okay. Gut, damit glaube ich, hätten wir es tatsächlich geschafft, nach über anderthalb Stunden unsere Top 10 des letzten Jahres preiszugeben. Jo. Hat eine Menge Spaß gemacht. Ich würde mal sagen, wir versuchen dann relativ zeitnah vielleicht so eine Top-Serien-Liste rauszuhauen. Können wir gerne machen. Hashtag Mr. Robot Season 3. So ja, genau. Ne, John? Auf jeden Fall. Hab ich dir geschrieben, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, da gibt es auch eine Menge. Also wir werden wahrscheinlich alle über Game of Thrones reden. Stimmt. Das war ja auch letztes Jahr. Wir werden alle vereinzelt über andere Sachen reden. Also ich glaube, da werden wir einiges zu diskutieren haben. Ich bin ja mal gespannt, was du zu dieser Serie Dark sagst, in die ich mich nicht so recht reinfinden kann. Mal gucken, bin ich gespannt. Okay. Alles klar. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Kommentiert, hört euch das alles an, wo auch immer ihr seid, und habt Spaß im neuen Kinojahr 2018. Genau. Ne? Tschüssi. Tschö. Ciao.